Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Sonntagabend, 18 Uhr. Hallo, Herr Goethe. Der Weltraumaffen Goethe ist da. Hallo, Wolfgang. Ja, wir haben uns die Meine Woche mal. Goethe, was war das denn für ein Geschwurbel? Canceln. Wir haben uns einen Gastautoren eingeladen für den Titel, einen bekannten Gastautoren, Alter den weißer Wolfgang. Mann. Ja, aber Alter es ist schon weißer Guthaben. verrückt, wie er das genauso ausdrückt, wie wir das auch sehen, ne? Zeitungen, Enzyklopädien, Schulen und Universitäten. Das sind genau die Punkte, wo wir auch sehen, dass der Irrtum oben auf ist. Und die Majorität steht auf seiner Seite. Ist schon verrückt. Der Mann hat immerhin nicht gestern gelebt. GEMA geht, dit Goethe. Yes. Johann Wolfgang von Gelmergate. Du Ja, bist jetzt vereinnahmt. welche genauen Themen meint er denn? Und welche sind da heute wohl so gemeint? Nee, er spricht von wissenschaftlichen Themen. Also, Ja. das ist aus den Gesprächen mit Goethe vom Eckermann. Das sind so, mit dem alten Goethe hat er praktisch so lange Interviews geführt und alles auch. Und da hat er halt dann in dem Zusammenhang gesagt, es gibt halt eigentlich nichts mehr zu entdecken. Alles mit Da Vinci und dem und auch seine Farbenlehre sei ja nur eine Ach alte so. Idee, die er wieder in die Welt gebracht habe. Und es würde aber gleichzeitig an halt so viel Unsinn geredet, zusammengefasst. Also in dem Zusammenhang hat er das gesagt. Also es war jetzt nicht in einem Werk oder irgendwas, wenn das jemand sucht. Wie gesagt, es ist aus den Gesprächen mit Goethe. Da hat der alte Herr sinniert. Aber ich finde es erstaunlich, erstaunlich aktuell. Ja, und das als Irrtum zu bezeichnen, ist, glaube ich, noch euphemistisch ausgedrückt teilweise, wenn man sich die Situation heutzutage anguckt. Na, du musst ja auch bedenken, aus welcher Zeit das kommt und wer der Herr Goethe war. Der ist nicht so polemisch oder angriffslustig dahergekommen wie jetzt vielleicht wir, sondern der hat das halt in seine Worte gekleidet. Tja, ja, heute zählt nicht mehr das Wahre, sondern nur noch die Ware. Und damit herzlich willkommen am deutschen Tag Prost. der offenen Ja. Töpferstube. Wer kennt diesen wunderbaren Feiertag nicht? Was für ein Ding? Der Tag der offenen Töpferstube? Oh mein Also, Gott. heute kann man in Töpfereien reingehen und mal angucken, was da am Sonntag so passiert. Wenn man eine Vase Und macht, soll man viel. darauf achten, dass die Wand nicht zu dünn wird, sonst bricht das zusammen. Ach ja, es ist ein Aktionstag, der von der Deutschen Töpfereivereinigung ins Leben gerufen wurde, um ein bisschen mehr das Gewerbe präsent werden zu lassen. Es gibt wohl noch über 150 Töpferstuben in Okay. Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen, wo die meisten sind. Und ja, da habt ihr wieder was gelernt. Allerdings, weil ich hätte gedacht, dass das längst in industrieller Produktion gemacht wird, sowas. Natürlich wird der Großteil industrieller Produktion gemacht. Das ist So. Kunsthandwerk. Meine verstorbene Tante hatte auch sowas. Die Also wenn die ein hat. bisschen ungleichmäßig sind und so, dann ist das Kunst, ne? Genau. Ja, okay. Ich akzeptiere das. Wer hat nicht damals im Werken noch Aschenbecher für seine Eltern kneten müssen aus Toten? Das gibt es auch Ja. nur in einer gewissen Generation noch und ab dann nicht mehr. Ich habe das sogar in der Metallwerkstatt noch gemacht, in der Lehre. Ja, ne? Von einem Transkinder sinnvollen wissen. Feiertag komme zu einem sinnlosen Feiertag, oder wie? Transkinder wissen oft schon früh, dass sie ein anderes Geschlecht haben, als ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Citation needed, Quellen, irgendwas. Bietet ihr mir für einen so einschneidenden Einstiegssatz in einen Artikel eine Quelle an? Nein, gut. Krass. Wenn Sie Ja, auch verstehen. Quelle hier, wie heißt sie? Natalie Wynn. Wahrscheinlich. Kontrapoints, Tante. Okay. Wenn Sie auf verständnisvolle Eltern und LehrerInnen treffen, können Sie selbst Ihre Kleidung, Ihre Frisur wählen und sich für einen anderen Namen entscheiden. Die meisten Kinder, Eltern und TherapeutInnen, das ist den berichten, dass es den Kindern so viel besser geht. Ja, vielleicht bestärkt man aber auch was, was man vielleicht halt nicht bestärken sollte. Ja, Leiden verhindern. Ne? Die Menschen leiden, Ja, machen wir unsere natürlich. Das, Regierung leiden. darum geht es in diesem Artikel nur. Ja. Leiden verhindern. Ist lustig, wie nah das eigentlich auch da dran ist, was wir immer sagen. Ich möchte mal fragen, ob Die sich einer Menschen von, ob leiden. einer von euch weiß, wie sich ein Mann anfühlt. Oder wie sich Mannsein anfühlt. Ich weiß das nämlich nicht. Ich weiß nur, wie es anfühlt, ich zu sein. Deswegen ist das ganze Theorie ein bisschen komisch. Jeder weiß nur selbst, wie es ist. Ich weiß auch nicht, ob das anders ist, als sich als Frau zu fühlen. Also, wenn ich mich als Frau fühle, müsste ich dann nicht auch irgendwie sowas wie eine Gebärmutter in mir vermissen oder so? Als Mann? Moor. Ja. Also ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz guter Diskussionsansatz mal für solche Leute. Wenn sich der eigene Körper in völliger Dissonanz zur eigenen geschlechtlichen Identität verändert, kann dies sehr belastend sein und auch zu langfristigen Gesundheitsschäden führen. Ja, aber das andere doch auch. Also Hormongabe. Ja. Irreversible Operationen, also ein Kram kann doch auch zu langfristigen Gesundheitsschäden führen und sehr belastend sein. Ja, führt das Wer sogar mit wägt das Sicherheit, denn ne? ab? Wer tut das? Gesundheitsschäden, Gesundheitsschäden körperlich und Gesundheitsschäden psychisch ist doch mindestens mal die Abwägung, die man da machen kann, oder? Hm. Aber nee, da wird dann amputiert. Das ist schon verrückt, weil. Ja. Ich muss mal wieder dran denken, mein Kumpel, der Therapeut, hat mir halt von dieser Körperdysphorie erzählt, wo Menschen halt denken, ihr Arm gehört nicht zu ihnen. Denen nehmen wir auch nicht den Arm ab. Also, ja. Aber das ist ja geändert worden, dadurch, dass es jetzt praktisch nicht mehr im Katalog der psychischen Störungen drin ist, ist das ja auch nicht mehr entsprechend erfasst, sozusagen. Oft wird daher der Pubertätsbeginn erst einmal durch die Gabe von Hormonblockern hinausgezögert. Das ist keine dauerhafte Option, denn die Pubertät ist für die Gesamtentwicklung von Jugendlichen ein wichtiger Prozess. Wachstum, Entwicklung des Gehirns, Stimmveränderungen und Knochendichte sind einige körperliche Aspekte, doch auch die psychische und soziale Entwicklung von Jugendlichen ist davon beeinflusst. Jugendliche, deren Pubertät deutlich später oder früher als bei AltersgenossInnen beginnt, leiden oft unter dieser ungleichzeitigen Entwicklung. Und wieder, wenn man die dann verzögert, dann ist sie doch auf jeden Fall ungleichzeitig. Und dann leiden die darunter. Aber das ist gut. Leiden verhindern. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass sie wirklich darunter leiden. Manche Kinder sind ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer, manche kommen etwas später, manche etwas früher. Das ist doch völlig normal, das wissen die doch in dem Alter auch. Ich glaube nicht, dass das viel Leid verursacht. Kann ich mir nicht vorstellen, wodurch denn. Ja, diese Position, die die Leute da haben, ist ja, dass wenn die Leute jetzt in die Pubertät kommen und sich diese ganzen Geschlechtsmerkmale richtig rausbilden, dass es dann, ja, dass sie dann halt zu männlich aussehen, obwohl sie dann doch eigentlich dann Frauen sind oder, ne? Also das sind ja die Sachen, die ihnen da nicht gefallen. Ja, also Dass leidfrei es ist man dann danach nur, wenn halt man eben sich noch wunschgemäß schwieriger entwickelt, ist, sozusagen. ihre Transition da halt zu machen. Ja. Und das ist ja der Grund, warum sie das so früh wie möglich alles haben wollen. Teile der Pubertät sind irreversibel oder können nur durch operative Eingriffe rückgängig gemacht werden. Dieses Problem betrifft vor allem erwachsene Transpersonen, welche die falsche Pubertät in ihrer Jugend durchlaufen mussten Ja, also und dann das, was ich eine gerade gesagt habe, halt, ne? Zweite Pubertät im Erwachsenenalter erleben. Transfrauen hadern oft mit ihrem vorherigen Bartwachstum und ihrer Stimme. Transmänner quälen sich häufig mit den entstandenen Brüsten. Und das ist jetzt ein Grund, warum man mit massiver Medikament, also mit massiver Gabe von Hormonen in die Entwicklung eines Menschen eingreift. Ich kann da nicht genau unterscheiden zwischen Teufel und Beelzebub, ganz ehrlich. Ja, Was ich jetzt. da ist ja auch die Frage, was will man denn damit jetzt bezwecken überhaupt? Möchte man die Person genderneutral halten, dass sie sich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann aussuchen kann, welches Geschlecht sie haben will oder Das er habe ich haben will? jetzt, das habe ich Das jetzt wollen ja manche. übersprungen. Das habe ich übersprungen. Ich will ja nicht den ganzen Artikel vorlesen. Da geht es dann. Also man zeigt dann schon auf, wie es läuft. Also entweder man nimmt halt die Hormone weiter oder man sagt hier auch, die kann man jederzeit auch noch absetzen und das geht dann wieder Das hat zurück. dann keinerlei Folgen mit Sicherheit, oder? Ich bin ja halt auch, das wird hier alles in rosaroten Farben halt dargestellt, schon mit dem Titel des Artikels beginnend halt. Ach je. Hormonblocker und Hormontherapien im Jugendalter verhindern vor allem Leiden. Sie werden ärztlich begleitet und kontrolliert. Anders als oft suggeriert wird, sind sie kein Hype oder Trend. Dann erklär mir bitte die Zunahme in den um mehrere hundert Prozent in Großbritannien, wenn das kein Hype oder Trend ist, sondern sorgsam erwogene und medizinisch notwendige Maßnahmen, die psychische und körperliche Schäden abwenden oder mindern. Sie sind eine Entscheidung für die Gesundheit von Transjugendlichen. Der Artikel erschien in der Artikelreihe zum Frauentag, möchte ich da noch dazu sagen. Ja, für die körperliche, für die geistige, gegen die körperliche Gesundheit, würde ich mal sagen. Ich finde diese Propaganda grausig. Ja, passend dazu habe ich euch hier ein paar Tweets mitgebracht, als von englischsprachigen Usern. Und zwar folge ich den Damen als Damen seit so einer, ich glaube, das war 60 Minutes aus Amerika, diese Nachrichtensendung, wo die da über dieses Detransition-Thema geredet haben. Und hier war jetzt irgendwie so ein Aktionstag, wo die dann hier alle mal quasi so ein Vorher-Nachher-Bild gezeigt haben. Also diese Damen hier haben alle Testosteron genommen, haben sich teilweise auch, oder ich glaube sogar alle, auch die Brüste amputieren lassen. Das ist die sogenannte Top-Surgery, von der hier die Rede ist. Und die waren halt alle unglücklich damit und sind halt hinterher wieder zurück zum weiblichen Identifizieren. Also hier diese Daisy, die ist jetzt auch schwanger, schreibt sie hier. Und ja, das ist die erste. Und dann haben wir hier Helena. Ja, das geht dann wieder, schwanger werden. Ja, möglicherweise, ne? Aber ja, cool. Das, ja. Deswegen hat sie ja gesagt, von der Surgery her ging es nur um ihre Brüste und die Hormone sind ja, wenn du die absetzt, hat der Rest ja schon eine Chance, dann wieder zurückzukommen, denke ich. Wenn das schnell genug geht, ja. Ja, und die Dame hier hat auch mit 18 Testosteron genommen. Und war auch nicht happy damit. Warte mal. Schade. Ich fand den Satz sehr gut, dass sie sagt, also ich war 15 und ich war sehr einsam und frustriert und dann bin ich von dieser Ideologie eingesaugt worden praktisch. Also ich denke, das spricht allein schon dagegen, was in dem Artikel im Neuen Deutschland stand, dass es kein Trend ist. Wenn jemand sagt, ich bin da reingesaugt worden, hört sich nach Kult an. Genau. Es ist ja nicht nur ein Trend, sondern es ist ja auch eine Geschäftsmasche, ja, weil irgendwer muss die Medikamente ja auch verkaufen. Das nur so ganz nebenbei. Ja, aber ich glaube wirklich, dass diese ganz ideologische Sache dabei eigentlich der größere Treiber ist. Das andere ist wahrscheinlich dann halt, ja, was irgendwelche Leute dann davon profitieren, aber wenn diese ideologische Masse nicht wäre, dann... Ja, also ich gehe auch eher davon aus, dass es halt eine ideologische Basis hat und dass es nicht rein aus Gewinngründen ins Leben gerufen würde. Da gibt's die Pharmaindustrie, das pusht, das muss man, glaube ich, dann nochmal nachweisen oder so. Ja, aber diese ideologische Geschichte ist ja am Ende weg, hat ja im Endeffekt auch eine finanzielle Komponente, weil sich ja hier wie in allen progressiven Ideen ruckzuck so eine halbstaatliche Institutionenreihe darum bildet, wo Leute ordentlich finanziert werden. Genau. Aber um zu sagen, was ich meine, ist beispielsweise bei den Anti-Anxiety Medications, also Antidepressiva, da würde ich tatsächlich so sagen, dass da die Industrie das Thema gepusht hat und dass es nicht aus der Gesellschaft gekommen ist. Ja, aber was ein hübsches Mädel, oder? Auch alles nur Frauen, die zu Männern gegangen sind und wieder zurück. Ich meine, gut, die haben ja auch Top-Surgery gemacht. Wie gab es da auch vielleicht ein Beispiel von einem Mann, der eine Frau war und wieder zurück also zum Mann gegangen ist, damit sie ja Bauchum-Surgery gehabt haben? Ich habe jetzt keine gesehen. Ja. An diesem Tag auf jeden Fall. Ja, also die Dame hier sagt, sie hat sich wie eine Karikatur von sich selbst gefühlt und dieses mit Depressionen und so, das haben die eigentlich auch alle geschrieben. Also, dass die halt ne, so von wegen, wie war das gerade, mit Leid verhindern oder so. Also klingt jetzt für mich nicht so, als hätte das so unglaublich viel Leid verhindert bei den Leuten, sondern eher geschaffen. Und das Leid, was das Leid dann verhindert hat, war dann das Detransitioning eher. Ja, und dann hier die letzte im Bunde, die Grace. Auch nochmal eine mit Top Surgery. Die sagt, it was the darkest time of my life. Also ja. Was machen die bei einer Top-Surgery mit so einem Mädchen? Ja, Und die Brüste ne, abnehmen. raus, auch, ja, hätte ich Hast du auch nicht wieder die Bilder aufgehört. von hier, wie heißt der Elliot Dingsbums gesehen? Nee, muss nicht. Hast du von der Angelina Jolie gehört, dass sie das auch gemacht hat oder so? Ja gut, aber das aus Ja, das war gesundheitlichen ganz was Gründen, das ist ja was anderes. vollkommen Ja, anderes. aus Angst vor Krankheit. So, aber okay. Naja gut, wenn du eine Geschichte in der Familie hast, ist das eine harte Entscheidung, aber eine, die ich Jo. verstehen kann, also mehr als das hier, weil das andere hat halt ein. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Don't say gay. Genau, don't say gay. Und ja, das ist hier die Tagesschau, die natürlich mal wieder komplett das Narrativ bestärkt, was da halt eben ist. Und dabei schreiben sie es selber hier rein in ihren Artikel, dass es um Kindergarten bis zur dritten Klasse geht und mehr nicht. Jo. Ne? Und das Besprechen von sexueller Orientierung und Geschlechteridentität in Unterrichtseinheiten vom Kindergarten bis zur dritten Klasse. Und also, wer meint, dass das irgendwie ein rutschiger Abhang wäre oder irgendwas oder nicht angemessen oder irgendwie vom Kindergarten bis zur dritten Klasse, da vielleicht nicht mit den Leuten über irgendwelchen Geschlechterkrempel zu reden. Also tut mir furchtbar leid, ich habe zwar keine Kinder, aber dass das Quatsch ist, vom Kindergarten oder in der dritten Klasse die Leute da mit solchen Themen da schon zu konfrontieren, also das muss nun wirklich nicht sein. Ich erinnere kurz an die Eröffnung des neuen Deutschland-Artikels. Viele Kinder merken schon in sehr frühem Alter, dass sie im falschen Körper gefangen sind. Ja, woher kann denn das kommen? Ja. Ja, Nun, und vor allen Dingen, ich vielleicht meine, wir hat haben. die Tante im Kindergarten davon erzählt. Ja, und diese ganzen TikTok-Videos von diesen merkwürdigen Lehrern, die alle meinen, dass sie die Leute da jetzt mit anfixen, die gibt es ja schließlich auch. Also ist das ja jetzt auch nicht nur herbeifantasiertes Problem. Ja, ein Teil des Gesetzes war doch auch, dass die Schulen irgendwie keine Geheimnisse vor den Eltern haben dürfen oder irgendwie sowas, ne? Also das war vielleicht ein Problem, weil die sind dann irgendwie aus der Schule gekommen und gesagt, ja, wir haben heute so und so LGBT-Unterricht gemacht oder sowas. Und das sollen so Eltern ruhig auch vorher wissen dürfen, finde ich. So gesehen. Nee, ich glaube, das hast du nicht ganz richtig verstanden. Also, ich weiß nicht, ob das in diesem Artikel hier auch drinsteht. Wenn, dann erinnere ich mich nicht mehr. Aber es ging, glaube ich, um irgendwelche Sachen, von wegen, dass die Kinder sich dann irgendwie als dies, das, jenes identifizieren und ob die Eltern dann darüber unterrichtet werden sollen oder ob die das irgendwie Ist so. bei einer Schule irgendwie lassen Ja, können oder so. kann auch sein, dass ich eine andere Darstellung darüber gelesen habe und die daneben das vermittelt hat. Ja, aber das. Du weißt, was ich meine. Das Hauptding ist ja halt eben diese Geschichte und tut mir furchtbar leid. Also, wie eng man hier da drin hocken muss. Und was sie hier natürlich wieder haben, sind irgendwelche Aktivisten, die sie hier zitieren, die irgendwie beim NPA dann reden durften nur um meine Identität und meine Existenzberechtigung und bla bla bla. Ne? Also, Kindergarten bis dritte Klasse. Also, es ist jetzt wirklich nicht so, dass sie da irgendwie sagen, die müssen alle im Schrank bleiben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder weiß ich nicht was. Oder auch dieses Don't say gay, was sie hier meinen, das schreiben sie auch in diesem Artikel, dass das halt einfach nur jetzt dieses Framing ist von den Demokraten in Florida, die das jetzt so umdefinieren als Don't say gay Bill. Aber Chris, da steht der republikanische und stark konservative Gouverneur will das. Stark konservativ. Stark konservativ, ja. Ist er zu stark, bist du zu schwach, würde ich mal sagen, Alter Schwede. ja. Und das musst du auch noch schreiben. Disney unterstützt Proteste. Weil irgendwelche Angestellten von Disney sich beschwert haben, hat der Oberboss gesagt, er hat mal telefoniert mit dem Gouverneur und seine Bedenken gegen das Gesetz geäußert. Seine Bedenken, hallo, hallo, Herr. Gouverneur, hier ist Disney. Ich hätte gerne, dass auch im Kindergarten die Leute schon irgendwas mit Geschlecht erzählt wird. Meine Angestellten sagen auch, das wäre gut. Oder was? Also. Ich hab die Tage was Neues auf YouTube entdeckt. Ein Kanal, der heißt Call Me Kato, also Chato, Chato. Das ist ein Mensch, der behauptet, er sei früher in Unterhaltungsfirmen, also in Fernsehnetzwerken als Producer unterwegs gewesen. Und der nimmt unter anderem hier diese neue Herr der Ringe-Sache auseinander von Amazon und lacht sich dabei scheckig. Und er sagt halt, er glaubt, seine Theorie ist, dass so Leute wie Disney und auch die ganzen anderen großen Unterhaltungsfirmen, dass die irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, guck mal hier, diese alten Leute, die da auf den ganzen Executive-Posten sitzen, die kosten uns 200.000 im Jahr oder mehr. Wie wär's, wenn wir einfach, ich meine, die machen doch eh nichts. Ersetzen wir sie durch junge Leute, die von der Uni kommen, die sind hungrig, die wollen 40.000, 50.000. Wir sparen unglaublich viel Geld. Und dass dadurch halt diese Schieflage entstanden ist. Und ich fand das eine sehr interessante Theorie. Also ja, auch bei den Schauspielern ist das ja auch so ein Ding. Ne? Also diese ganzen, jetzt auch von Marvel hier, die kosten ja alle einen Haufen Asche. Hier von Robert Captain Downey. America und so weiter. Und wenn sie die jetzt alle langsam mal ausfaden und stattdessen irgendwelche Diversen da holen, die das dann für ihre Ideologie machen. Und ich glaube, das ist auch größtenteils im Journalismus halt auch passiert, ne? Dass man halt Leute, die hungrig waren, ihre Weltsicht irgendwie rauszuposaunen als die letzte Wahrheit, sich da gezogen hat, die das dann, denen das dann egal ist, ob sie da ordentlich was verdienen oder so. Ne? Das ist dann, geht dann ums Verbreiten von der eigenen Ideologie und das ist dann halt günstiger. Ne? Also da, ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich so sein wird. Also in der Executive-Ebene habe ich das jetzt noch nicht gehört, aber was jetzt so irgendwie Schauspieler oder irgendwelche Journalisten und sowas angeht, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so läuft. Ja. Also wie gesagt, der macht das sehr unterhaltsam, der Peter Paul Chato. Ja. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn man Englisch kann. Macht Spaß, gerade auch die Sachen über Herr der Ringe oder über Uncharted hat er ein Video gemacht und auch eins über Did Woke Kill Nude Photography? Also, okay. Ja, also sind wirklich, wirklich interessante Sachen. Ja, hier geht es um Helmut Newton zum Beispiel, der wäre heute nicht mehr möglich, wäre einfach. Ja, also einiges wäre heute nicht mehr möglich. Aber du gerade meintest, er hat früher irgendwo gearbeitet, also. Wir hatten ja auch vor 2 Wochen diese Geschichte von der Frau Seibold, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Und ich hatte noch irgendein Interview von der letztens gesehen und da muss ich halt auch nochmal sagen, weil die hat ja für diese Kulturzeitsendung gearbeitet, ne? Und das war ja eine von den Die inzwischen die Hölle ist. Ja, die war auch, die ist schon seit Jahren ist die schon die Hölle. Also ich, das ja, war aber ich habe Kulturzeit Anfang der 2000er wirklich geschätzt. Da war das für mich ein gesetzter Punkt, abends Kulturzeit gucken, weil das interessant war und spannend und hat mir Filme gezeigt und Bücher und das ist nach und nach so schlimm geworden, dass ich heute keine 2 Minuten mehr davon aushalte. Hey, ich habe früher ganz gerne Titel, Thesen, Temperamente geguckt, ist auch grauenvoll. Aspekte, alles nur noch Scheißdreck, alles nur noch Woke, alles nur noch eine Richtung. Und es kommt halt auch, dann wird halt irgendein Film besprochen von irgendwem, der halt gerade die richtige Hautfarbe hat. Und halt nicht der Film, der auf einmal, der aufgetaucht ist aus dem Nichts und super interessant ist. Ja, und also bei Kulturzeit, weil da hat man nämlich diese ganzen Feministen alle, als GEMAGATE losging. Das waren mit die Schlimmsten bei Kulturzeit. Und die Seibold hat dann auch noch so einen Kram erzählt über Gender Pay Gap, den es da angeblich gibt beim öffentlichen Rundfunk. Und da hätte irgendwie eine geklagt, irgendeine Kollegin von ihr, dass sie dann Auskunft kriegt, aber das ist halt auch so überhaupt verkürzt. Ne? Also es heißt nur von wegen so, ja, der hat weniger Geld verdient als die anderen. Und da bin ich halt extrem skeptisch, ob das dann wirklich nicht noch andere Faktoren da irgendwie reinspielen und das vielleicht ein bisschen, weil so ist sie nämlich halt auch drauf. Ne? Also ich wette auch, die hat da in der Zeit, als sie da war, bestimmt jede Menge komplett gefärbte Artikel da von Feministenkram irgendwie produziert, wo sie sich überhaupt nichts bei gedacht hat. Und jetzt ist irgendwie, jetzt ist irgendwie Corona und da ist dir nochmal aufgefallen, so, ja, es ist ja überhaupt hier viel Quatsch, den wir irgendwie machen. Aber so die Transferleistung, dass vielleicht andere Dinge dann auch halt Quatsch sind, die man irgendwie glaubt, er bringt die jetzt auch nicht. Ne? Also wollte ich nur nochmal so ein bisschen einschieben, fand ich ganz interessant auch, wie. Ja, wie sich dann plötzlich alle freuen über so jemanden, aber ich mir halt nur so denke, okay, ja, da hat das blinde Huhn jetzt mal ein Korn gefunden und das war dann auch schon zu viel des Guten, ne? Also. Ja, und hier haben wir jetzt dieses Ding mit den SMS-Protokollen der Flutnacht. Während Flut wütete, sorgte sich Grünministerin ums Image. Und die Frau Spiegel hat es ja jetzt hier tatsächlich geschafft, jetzt schon. Bevor sie überhaupt als Familienministerin irgendwie groß was gemacht hat, schon zur Skandalnudel zu werden. Normalerweise ist das ja immer den. Also bisher war halt mit Ausnahme von Frau Schröder von der CDU, soweit ich mich erinnern kann und solange ich das verfolge, halt alle von diesen Frauenministerinnen halt in irgendwelche Skandale verwickelt. Ne? Da hatten wir die Frau Die Schwesig. Schröder wurde auch was angedichtet, aber da wurde nie was konkretisiert. Was denn? Aber ja, absolut richtig. Was wurde denn angedichtet? Ja, ihr wurde was nachgesagt, aber die im Gegenteil zu anderen Leuten wurde halt da nicht wirklich stark draufgehauen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ihr nachgesagt wurde, Okay. aber es war halt mehr üble Nachrede, als dass sie tatsächlich was ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, so wie die Dame jetzt hier. Okay, weil ich kann mich nämlich nur daran erinnern, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, darüber, dass sie diese Extremismusklausel da haben wollte und über die Flexi-Quote. Das war ja dieses Ding, wo die Heute-Show damals eine Kampagne gegen die gefahren hat, ziemlich heftig, wo sie irgendwie jede Woche sich über Flexi-Quote aufgeregt haben. Und das ist eigentlich alles, woran ich mich erinnere. Und ja, also wir hatten halt Schwesig und das war ja Team Gina Lisa, ne, wo sie sich da mit der Gina Lisa im laufenden Verfahren da einfach auf die Seite von der geschlagen hat. Ja, und später dann jetzt natürlich noch als, also Demokratie leben kann man natürlich auch noch mit dazu rechnen, aus meiner Sicht halt eben auch Geld für jede Menge, ja, merkwürdige linksextreme Organisationen und linke Kulturkämpfe unter dem Deckmantel von hier, wir kümmern uns gegen Hass und für Demokratie mit lauter Leuten, die auch nichts anfangen können mit Demokratie. Und ja, dann hat man hier die Dingenskirchen für eine kurze Zeit, die jetzt in Brüssel ist. Und die war ja dann auch irgendwie Justizministerin mit dem neuen, Hieß ja, fällt gerade auch sie noch? Barley hieß sie, ne? Barley, genau, ja, der Ja, englische Name. genau. Und ja, dann ja, Franziska mit ihrer Doktorarbeit. Und jetzt, ja, zwischendrin war ja noch mal kurz dann die jetzige Verteidigungsministerin an der Reihe. Und Hauptsache jetzt haben wir Weibchen. Frau Spiegel, ja. Ja, und was war hier passiert? Also, sie war ja Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, war es, glaube ich, ne? Und mit der, ja, bei dem ganzen, als da diese Flut war, haben sie halt quasi gesagt, nee, das wird nicht so schlimm und immer verwiesen auf irgendwelche veralteten Daten. Und am Ende war es ja dann doch schlimm und dann ging halt diese SMS da rum, wo man sich halt dann überlegt hat, was denn jetzt die Rolle von Anne ist. Das ist ja irgendwie diese Formulierung. Und das Blame Game geht dann los, so nach dem Motto, ja, wir müssen eine Schadensbegrenzung betreiben, weil also man sucht dann jetzt hier irgendeinen Schuldigen. Und das soll dann natürlich nicht die gute Frau Spiegel werden. Und jetzt bei der Anhörung, die da jetzt gewesen ist im Landtag, hat sie sich quasi entschuldigt mit, naja, Katastrophenschutz ist ja eh nicht mein Ressort. Ich bin ja im Umweltministerium. Habe ich heute Genau, auch. da wird sie nicht vor Katastrophen schützen. Ich habe die Tage auf Twitter gelesen, und das glaube ich auch, dass der Gutenberg sich echt in den Arsch beißt, dass er damals zurückgetreten ist. Weil Ja, so wenn der sieht, was heute für Böcke geschossen werden, ohne dass jemand Verantwortung übernimmt, das ist schon wirklich nur noch düster. Und es ist ja auch nicht nur so, dass man dann irgendwie Angst hatte, dass sie falsch rüberkommt. Man hat ja sogar von den eigenen Koalitionspartnern Angst gehabt, dass irgendwie andere Minister sie versuchen könnten, sie halt vorzuschieben und wie man das verhindern kann und so. Also reine Taktik. Dem SPD-Typen traue ich alles zu. Ich glaube, das hat sie geschrieben, oder? Und dieses zynische PR-Geschiebe im Angesicht von 136 Toten, ja. Aber dann mit der Ukraine-Flagge rumlaufen und sowas, weißt du? Also aber möglicherweise hier, ist das doch irgendwie strafrechtlich hier relevant. Aber Versagen, aber Virtue Signaling bis zum Anschlag machen. Das finde ich wirklich nur noch lächerlich. Das hat mit Politiker sein nichts mehr zu tun. Ja, ich meine, das ist ja im Endeffekt dieses ganze Ressort, was sie da hat, ist ja das Ressort für Virtue Signaling. Mehr ist das ja nicht. Ich habe mich gefragt, ob sie die nach oben geschubst haben, damit sie eine bessere, wie heißt das hier, damit sie besser geschützt ist vor Strafverfolgung. Das glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Nee, das war nur ein fieser, zynischer Gedanke, aber ja. Also verkackt haben die das da alle. Gedacht, ne? Vielleicht, also, aber ich glaube nicht, dass sie so weit gedacht haben. Das Hauptding war ja quasi ja auch, dass ja dieses europäische Warnsystem da schon ewig Alarm geschlagen hat und die das ja alle irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Das ist ja eigentlich der Skandal. Und da sind die ja eigentlich alle da schuld an dem Mist. Und wenn man dem Thilo Sarrazin glaubt, dann hat er ja schon irgendwie vor Jahren gesagt, dass sich da eigentlich keiner ansiedeln sollte in diesem Gebiet. Ja, und aber einen Verantwortlichen gibt es in der Regel schon am Ende, oder nicht? Also ein Minister oder so. Nee, doch, weißt du, wie das ist? Ja, bei solchen Sachen, da sind sie halt alle wieder, das ist dann Waisenkind, das Problem. Das hat keine Eltern. Ja, das Übliche halt, ne? Und also ich fand auch, das hatte ich die Woche über gelesen, dass ja hier, wie war denn das nochmal? Eben wusste ich es noch. Erzählt mir halt. Flut. Mir fällt es gerade nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Also ich fand das Interessanteste an dem Fall, dass es einen Einblick gegeben hat, wie abhängig die Leute in ihrer Außenkommunikation von PR-Beratern sind. Dass sie wirklich sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, hilf mir ein Wording zu finden. So, also die können gar nicht mehr. Was ich sagen wollte. Und zwar, es ging um diese Geschichte mit Armin Laschet und seinem Lachen. Ne? Dass er ja bei irgendwelchen Veranstaltungen da war, bei dieser Flutkatastrophe und irgendwie gelacht hat. Und das ging ja sofort rum. Oh, der Laschet, der lacht hier einfach rum. Aber die Leute, die wirklich dafür verantwortlich sind, da irgendwen zu warnen und es nicht hingeschissen gekriegt haben, die, ja, an denen bleibt nichts haften. So, ne? Ja, das haben sie ultra ausgenutzt. Und natürlich kommen sie mit den üblichen Sachen von wegen, jetzt gibt es eine Kampagne, ne, da sind schon die ersten Leute, die von Kampagne reden, das wäre nur eine Kampagne. Bald wird gesagt, dass die Honigwabe die SMS rausgegeben hat. Wahrscheinlich, ja. Ja, die hat das den Server gehackt. Darf ich kurz das Spotlight nehmen für eine gröbere Theorie, eine größere Theorie zu dem Thema? Wie ist es denn, wenn nach der momentanen Doktrin auch einfach sozusagen eine Regel herrscht, die heißt too female to fail? Ja, das habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Monaten schon mal gesagt. Das ist auch das wirklich so. Das habe ich, glaube ich, die ganze Zeit ja gedacht, dass Merkel dran war. Ja, oder auch mit der von der Leyen. Ne? Das war ja auch das Problem. Oder überlegt man, kann jedes Ressort, was sie will, kann sie. Ne? Die kann einfach alles. Die kann hier Arbeitsministerin, Familienministerin, Verteidigungsministerin, Dingensbummens vom Europa, bla. Da nimmt die ja auch kein Mensch ernst. Also habt ihr diese Szenen da gesehen von der Sicherheitskonferenz, wo die da alleine vorbeigelaufen sind und so? Die ist doch ein Witz auf der europäischen Bühne, die Frau. Nee, ich denke noch größer. Wer ist denn daran schuld, dass wir so abhängig sind von Putins Rohstoffen? Und wer wird überhaupt nicht erwähnt in dem Zusammenhang? Ich gebe euch einen Tipp. 16 Jahre Kanzlerin aus der Uckermark. Ja, meine ich auch, dass sie mehr Kohle zahlt. Too big to fail. Die Tagesschau schreibt über die Baerbock. Ach, ich hab's gar nicht mehr vor Augen. Warte mal, ich glaube, ich habe es als Bild abgespeichert oder so. Das ist eigentlich ein super Hashtag. Too female to fail. Also sie schreiben paraphrasiert, die Baerbock sei eine knallharte Verhandlerin. Sie spreche mit den Leuten auf der Straße wie eine investigative Journalistin und für die Flüchtlinge sei sie eine Mutter. Das war der Spiegel. Das war nicht die Tagesschau. Die Tagesschau hat geschrieben irgendwie für die Weltbühne gestählt. Außenministerin Annalena Baerbock. Mhm. Das wird herbeigeschrieben. Diese Frau darf kein Fehlschlag sein. Es gab doch die Kritik daran, dass sie sagen. Wenn alle lachen und alles mitkriegen, die Presse wird immer weiter schreiben, was die für eine tolle Frau ist, die unsere Sachen alle im Griff hat. Too female to fail. Ja, bis auf so ein paar Ausnahmen. Also ich erinnere mich daran, dass sie auf jeden Fall immer das kritisiert haben, wenn nämlich die Leute erwähnt haben, dass Baerbock Mutter ist und sie selber dann aber in dieser Triell-Runde da 17 Mal drauf rumgelatscht ist sozusagen, drauf rumgekaut hat, dass das eine besonders wichtige Rolle wäre und so. Man muss auch sehen, die Mutterrolle kennen die Deutschen ja schon für die Kanzlerin, ne? Und wenn die Medien da jetzt schieben, ne, kann sich schön verselbstständigen. Die hat die höchsten Zustimmungswerte von allen Politikern. Warum? Keiner weiß es. Weil sie zwei Tage lang irgendwie... Ich dachte, Lauterbach hat die größten Werte. Echt? Ich dachte, sie ist vorm Lauterbach inzwischen. Hat sie wieder eine Woche nicht von gefanzerten Fahrzeugen geredet? So genau verfolge ich das nicht. Kann sein, dass es mittlerweile schon nicht mehr so ist. Ich sage euch, wir werden keine Fehlschläge erleben mit unseren Politikerinnen. Höchstens mit unseren Politikern. Da werden die Medien schon für sorgen. Ja, wir bleiben bei unserem höchsten religiösen Feiertag, dem Frauentag. Und das war ja so eine Kampagne, die bei diesen ganzen FDP-Accounts rumgegangen ist. Und ich habe jetzt hier mal den Herrn Gerschau rausgenommen. Das ist hier der Abgeordnete aus meinem Bereich. Aber es ist random, ne? Also mehr oder weniger random. Ich hätte auch alle möglichen anderen Leute nehmen können. Das ist jetzt nicht speziell bezogen auf den Herrn hier. Und die haben das halt alle, das war irgendwie so eine Kampagne, Break the Bias, also schaff das Vorurteil weg oder wie man das nennen möchte. Und dann schreibt er hier auch, wenn in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter formal schon viel erreicht wurde, anderes Wort für schon alles erreicht eigentlich, bleibt noch viel zu tun. Faire Verwirklichungschancen unabhängig von Geschlecht gibt es nur, wenn wir überholte Rollenbilder und unbewusste Vorurteile überwinden. Unbewusste. Das beginnt in den Köpfen von uns allen. Ja. Köpfe. Eure Köpfe sind falsch. Auch Mädchen können Mathe. Ausrufezeichen. Wusste wieder keiner, ne? Auch Mädchen können Mathe, ja. Jede und jeder soll die eigenen Talente frei entfalten können. Ja, Break the Bias heißt deshalb zum Weltfrauentag. Na, das ist wieder so dieses Ding. Die Leute meinen es halt alle nicht böse. Aber ich meine... Ja, Verwirklichungschancen über so ein Wort sollte man sich dann schon klar sein, was das bedeutet, wenn man sowas postet. Und ähnlich heißt es nichts, wie eben, dass überall der gleiche Outcome geschaffen wird. Ne? Ja, eben, weil das ist halt im Endeffekt natürlich wieder dieser Fehlschluss, den die Leute hier haben, dass, wenn irgendwelche Unterschiede irgendwo zu erkennen sind, das natürlich bedeuten muss, dass da irgendwie faules Spiel im Sinne ist. Und genauso, wenn die Leute irgendwelche Vorurteile haben, was ja sein kann, dann ist das nicht so, dass die Leute Dinge feststellen, ne, Tendenzen sehen und daraus Vorurteile bilden, was ja auch falsche Vorurteile sein können. Aber auf jeden Fall bilden sie die halt aus den Dingen, die sie halt wahrnehmen und nicht umgekehrt. Ne. Diese Leute meinen halt immer, dass es gibt das Vorurteil und das Vorurteil schafft dann diese Realität. Und das ist halt eben eine bescheuerte Erklärung. Die andere Erklärung ist viel einleuchtender, viel, viel klarer, viel naheliegender, dass die Leute ihre Vorurteile halt eben sehen von den Dingen, die sie wahrnehmen. Und auch diese Wahrnehmungen können natürlich falsch sein, aber es sind nun mal diese Wahrnehmungen und nicht umgekehrt. Und ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass, ich meine, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwelche Leute, die da halt diese Talente haben, und das ist leider in diesem Bereich, muss ich euch halt auch ganz klar sagen, IT und solche Sachen, das sind eher die Frauen mit den eher neuro-untypischen hier auf dem Spektrum liegenden Gehirnen und nicht so die Otto-Normal-Frauen. Ne? Die können das auch, die können auch rechnen und so, aber die Leute, die da sich wirklich durchsetzen in diesen Bereichen, das weiß ich halt auch aus Erfahrung, das sind dann halt eher die Leute, die nicht so normale Frauen sind, ne? wie man sagt. Und ja, tut mir leid, das ist halt nun mal so. Das hat halt eine biologische Komponente, dass die Leute das so wollen. Und man darf natürlich nicht ins Gegenteil verfallen und dann irgendwie sagen, nur weil das jetzt halt eher die Ausnahme ist, muss man es den Leuten direkt verbieten oder so, oder da irgendwie in eine andere Richtung dann arbeiten, denen das irgendwie zu erschweren oder irgendwas. Aber das sagt ja auch keiner. Ne? Das will ja auch keiner. Und alle Welt freut sich, wenn da irgendwie Frauen sind, die das machen und so. Es wird überall händeringend gesucht und was weiß ich nicht was. Und das ist jetzt wirklich nicht so, dass sich die Leute darüber aufregen oder so. Und ja, also, und dass ihr auch überhaupt nicht merkt, was ihr hier die ganze Zeit redet. Ne? Das ist, in den Köpfen ist das falsch bei den Leuten. In den Köpfen ist das falsch. Also, tut mir furchtbar leid. Das, ne, und ja, von wegen, wir müssen jetzt hier den großen Politikkampf gegen die Ansichten der Menschen führen, damit sich die Welt verändert. Nee, sorry, das ist nicht eure Aufgabe. Und da seid ihr nicht zu geeignet, das ist nicht eure Aufgabe. Und es ist auch nicht mit freiheitlichen Dingen zu machen. Es ist nur zu machen, wenn man den anderen Leuten irgendwie einen Klotz ans Bein bindet und Leute solche Sachen. Und früher oder später fällt euch das dann auch auf. Und dann habt ihr euch dann auch schon verliebt in diese Geschichten, den Leuten Klötze ans Bein zu binden und Hürden aufzubauen für irgendwelche Ziele von Parität und was weiß ich nicht was. Und dann unter irgendwelchen Voraussetzungen, dass man dann irgendwie halt auch nur irgendwie die Männer als Kollektiv dann wahrnimmt, die sich da alle dann gegenseitig irgendwie, ne, das ist ja auch mal so ein Ding, dass dann so Leute, also der Herr Gerschau hier zum Beispiel, der hat eine Firma, ne, eine größere Firma, und das wäre jetzt so einer, wo man sagt, so, ja, das ist hier jetzt einer von diesen Männern, die irgendwie Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber was haben andere Leute davon? Ne? Was haben irgendwelche Leute, die in Hannover auf der Straße schlafen, davon, dass Herr Gerschau mit seiner Werbeagentur jetzt im Bundestag hockt? Ne? Also gar nichts. Und da ist auch kein Geschlechter, das ist meine Gruppe oder so, dass sich da irgendeiner von den Leuten, die hier in Hannover auf der Straße pennen, dann irgendwie sagen, ja, aber wenigstens der Knut, dem geht's wenigstens gut. Also geht's den Männern gut oder irgend so ein Scheiß. Das ist auch nicht der Fall. Und genauso haben die Frauen da auch nichts von, wenn irgendwelche Frauen in Vorständen sind oder so, außer die das selber betrifft. Und diese ganze beschissene kollektivistische, die Männer und die Frauen und Kram, vergesst es. Schränkt euch darauf, auf das Individuum und die Leute, die das wollen, dass die das können, und das können sie ja, und fertig so. Und diese bescheuerten, ja, es hat mich richtig aufgeregt, dass die alle da diesen Break the Bias-Scheiß irgendwie mitgemacht haben. Außer Kubicki wieder, von dem habe ich sowas nicht gesehen. Das ist so einer von den wenigen Lichtblicken, die da nochmal ein bisschen Grips im Hirn haben und sich vielleicht denken irgendwie, nee, so ein Kram brauchen wir jetzt nicht. Ich als Wähler werde mir von der FDP kein X mehr für ein U vormachen lassen. So viel steht fest. Ja, also ihr meint es alle nicht böse, aber es ist halt eben übler Bullshit. Ihr dürft doch alle 4 Jahre wählen. Kommt immer Vogue raus, kann ich ja nichts für. Ja, und wie das mit dieser Bewertung ist, das ist natürlich dann auch bei künstlicher Intelligenz ein Thema. Deswegen habe ich das auch mal nochmal mitgebracht. Zum Beispiel eben, ob man jetzt eine Ungleichheit als Ungerechtigkeit bewertet. Und so ein bisschen scheint mir, dass das in diesem Fall, in diesem Artikel eine Rolle gespielt hat. Ein bisschen. Es wird mal wieder, beklagt. Das ist eine starke Untertreibung eigentlich. Wie also dass Frauen durch geringerer Kredit gewährt wird bei Apple, ne? Angeblich, das war ein Punkt, angeblich. Und das mit dem, ach ja, das mit dem Fotografieren ist der schwarze Frauen ist angeblich auch immer noch ein Problem. Ja, da kommt es auch mit. Weitlich ausgebreitet, warum das eben eine technische Problematik wohl eher da haben war. Sie vor allen Dingen, genau, da haben Sie die Verschwörungstheorie, dass das ja nur daran liegen kann, dass da keine Frauen beteiligt sind an den Bauen davon. Genau. Also tut mir leid. Genau. Und wenn ihr nur Frauen hättet, die an irgendwelchen Bildsensoren arbeiten, dann kriegen die das trotzdem nicht hin, dunklere Leute genauso zu belichten wie hellere Hauttöne. Das ist nun mal so. Belichtung hat mit Licht zu tun. Und auch alle patriarchalen... Ja, mit der Kreditbewertung ist halt auch so eine Sache. Ich meine, das müssen wir statistisch dann vielleicht mal sehen. Wenn Frauen wirklich schlechter ihre Kredite zurückzahlen, dann haben sie da eben auch einen schlechteren Score sozusagen. Ne? Was aber ja, auch eine komische jetzt... Verallgemeinerung wäre. Ich glaube ja, etwas. Eher, dass ne? Da kommen vielleicht eher andere... Faktoren zum Tragen. Die haben vielleicht wahrscheinlich einfach ein kleineres Durchschnittsgehalt oder eben. So wegen Teilzeit oder irgendwelchen. Da gibt es ja, wie immer bei diesen Sachen, es gibt tausende von Faktoren, aber sie schmeißen es natürlich alles weg vom Tisch und stellen dann ihre, es ist eine Verschwörung, Kerze da auf und falten ihre Hände und beten. Das ist halt ja, das hat ja auch so ein bisschen, birgt ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass da eben solche Bewertungen ja nicht nur anders, als wir uns das wünschen, sondern eben auch falsch laufen. Dass eben diese Ungleichheiten alle irgendwie als Ungerechtigkeiten und dann rausprogrammiert werden. Oder und was ich am allerschönsten finde, ist, sie haben eine KI, die Leute einstellen soll und die KI stellt größtenteils Männer ein. Das bedeutet natürlich, ist es ungerecht. Das, was hier im Artikel drin steht. Ne? Ja. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Das kann doch genauso gut anhand von den objektiven Fakten so sein, dass diese Männer besser geeignet werden. Aber das ist für diese Leute natürlich vollkommen unvorstellbar. Ne? Das geht überhaupt nicht in ihr Hirn rein, dass eventuell diese Männer tatsächlich die besseren Voraussetzungen haben für diese Jobs, um die es da geht. Ne? Okay, hier war es auch das ja. Das kann ich sage auch immer, sein, die verbrauchen ja auch 30% mehr. Dann das widerspricht mehr. Ja der Ideologie und das geht deswegen ja nicht. Das kann ja nicht möglich sein. Ne? Also. Ja, nur wie gesagt, wenn die das rausprogrammieren, ja, ist ja auch nicht wirklich was gewonnen, ne? Also, dann wird es nur noch schlimmer, sozusagen. Und ja, dann holt man sich die Fehler erstmal richtig rein. Ja. Ja, und dieses hier war eine Meldung, das ist aber eigentlich, es ist jetzt hier zwar von der Welt, aber es ist von der dpa und die dpa gibt hier quasi eine Pressemitteilung wieder. Also im Endeffekt ist es ein Werbetext von Sky, der sich hier über die dpa jetzt in die Welt eingeschmuggelt hat. Und hier heißt es, Sky sucht händeringend in Anführungsstrichen nach Fußballreporterinnen. Und warum in Anführungsstrichen? Ja. Ja, in Anführungsstrichen halt. Was weiß ich, warum sie es in Anführungsstrichen gesetzt haben. Wahrscheinlich, weil der Sender nicht wirklich mit den Händen ringen kann. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber das ist doch die Chance für alle dritte Reihe Fußballreporter, die schon immer groß rauskommen wollten, jetzt Frauen jetzt zu werden. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz kannst du alles machen dann demnächst und dann kannst du auch bei Sky moderieren. Ja, ich befürworte ja, dass dann eine Transfrau reinkommt dann in diesen Job. Ja, also so muss man es ja überhaupt gar nicht sehen. Das Hauptding an der Sache ist ja, es ist ja sogar so, die können ja meinetwegen händeringend suchen, so viel sie wollen. Aber das Hauptding an dieser ganzen Sache ist, dass sie hier schon wieder diesen Fehlschluss hier fahren, dass sie quasi sagen, oh, wir haben so ein Wachstumspotenzial. Ne? Diese ganzen Frauen, Fußball und Frauen hier und Frauen da und Frauen als Zuschauer und Frauen überall. Und das ist ja dieses Wachstumspotenzial, wo wir überhaupt gar nicht reingehen. Und weil wir da ja nicht reingehen, müssen wir da jetzt reingehen. Und wie können wir das natürlich machen? Wir brauchen Frauenstimmen, die uns das dann irgendwie erzählen. Und damit können wir dann dieses Wachstumspotenzial bis ins Unendliche erhöhen. Ne? Also das ist nicht so, ja, vor allem kann man in dem Fall auch nicht mehr reden, dass das verdrängt wird. Die Leute oder so, zu Tode langweilen, weil immer nur scheiß FC Bayern irgendwie Meister wird oder so. Nee, das ist vollkommen egal. Ne? Das ist Schnuppe, da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber zu machen. Aber hier die ganzen Frauen, ne? Und das ist ja dieselbe Sache, die sie uns seit Jahren schon erzählen über irgendwelche Science-Fiction-Geschichten, Fantasy-Geschichten, Computerspiele, ne, die ganze Reihe von Sachen, wo es ja auch immer angefangen hat mit, ja, aber dieses Wachstumspotenzial, was wir haben, wenn wir uns nur öffnen für diese ganzen Gruppen, die ja jetzt nicht angesprochen werden, angeblich. Und was macht man dann? Man holt diese ganzen politischen Agitatoren alle rein und die schießen den Laden kaputt und setzen in Flammen und ziehen weiter zum nächsten Ding. Und dann ist es hinterher nur ein Schatten seiner selbst, was dann da übrig bleibt. Ja. Ja, und das ist bisher überall, hat sich das wiederholt. Und jetzt ist hier die Scheiße, die Sky hier irgendwie meint, spielt halt wieder in dieselbe Richtung. Ne? Also, aber wenn die Fußballfans sich wehren, dann können die auch auf die Liste der Rechten dann anschließen. Das kommt dann später wahrscheinlich dann auch noch. Ja. Aber sollte denen nicht klar sein, dass, wenn sie schon niemanden finden, der einen gut dotierten Job haben will, wo du dich praktisch um dein Hobby kümmerst, hauptberuflich, wenn den schon keiner haben will, ist das Potenzial dieser Gruppe einfach vielleicht nicht so groß, oder? Nur so eine Idee, Sky. Ich habe ja keinen Fernsehsender. Mann. Ja, auf solche Ideen kommt ja nicht, weil es ist ja immer nur die böse Gesellschaft. Sind immer nur ein Millimeter davon entfernt, dass alle Frauen Fußball gucken. Ja, man muss sich nur entscheiden. Man muss die Tür nur ganz aufmachen. Ja, genau, man muss sich ja nur entscheiden, das zu ändern, und dann ändert sich das natürlich auch alles, weil, ne, Blank Slate, alles ist ja gleich und es gibt ja überhaupt keine Unterschiede, ja, und so weiter und so fort. Ist ja auch bezeichnend, dass da irgendwie die ganzen angeblichen Unterdrückungsstrukturen oder so nie vernünftig beleuchtet werden. Und auch die Leute, die das interessiert, und das sind ja genug. Also es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass Frauen, die irgendwie ins Stadion gehen oder sich irgendwie Fußball anschauen oder so, dass das jetzt eine kleine Gruppe auch wirklich wäre. Es ist halt eine kleinere Gruppe, eine deutlich kleinere Gruppe, aber es ist ja trotzdem keine kleine Gruppe unbedingt. Und na, also sie machen sich auch bei dieser Sache halt wieder vollkommen umsonst Sorgen. Es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass da irgendwer jetzt vor so einem Stadion steht und irgendwie sagt, die Frauen dürfen hier nicht rein oder so. Dieselbe Scheiße wie immer. Aber natürlich hält es die Leute überhaupt nicht davon ab, weil es natürlich nicht um die Sache geht. Es geht darum, das zu problematisieren, um da irgendwie einen Keil reinzutreiben, um diese ganzen Leute, die genau aus diesem Grund da sich nur für interessieren, dass die dann da halt einen Zugangsort finden, um ihre Ideologie durchzusetzen. Und das ist alles, was da passiert. Als Artikelbild noch einen Mann, weißt du? Das finde ich besonders frech. Sowas macht man nicht. Da hätte eine Frau hingehört. Das ist nicht eine. Das war jetzt aber gemein. Das ist die Claudia Neumann. Oh. Claudia hat einen Schäfer. Claudia, oh. Ich hab meine Brille nicht auf. Ich komme ja in Teufels Küche. Männer, sorgt euch! Die Frauen. Oh, Jutta Almendinger, oh mein Gott. Jutta Almendinger, meine Damen und Herren. Der Name war mir gar nicht mehr so präsent, aber wie ihr seht, Mammon verursacht der Bauchschmerzen und Chris hat auch sich mit den Zähnen geknirscht, als er es rausgefunden hat. Ja. Die hat doch schon Zitate für die Anstalt geliefert, ne? Ja, ist eine von den Lieblingsleuten. Ich kannte die nicht, bevor die bei Christian Lindner in seinem Podcast war vor ein paar Jahren, und da fand ich sie unmöglich. Und die hat dann nur Käse geredet aus meiner Sicht. Und überall, wo die sonst so aufgepoppt ist, hat sie aus meiner Sicht auch nur Käse geredet. Aber sie hat halt die richtigen Ansichten und deswegen ist sie natürlich eine ganz tolle. Dann Deutschland, wir haben ein Sorgearbeitsproblem. Täglich millionenfach sind es Frauen, die in Haushalt, Familie und Nachbarschaft mit ihren emotionalen und mit ihrer emotionalen und physischen Sorgearbeit den Laden am Laufen halten. Den Geschirrspüler ausräumen, Einkäufe erledigen, die Elternsprechabende der Kinder denken, für eine friedliche Atmosphäre im Büro und Nachbarschaft sorgen. All das sind Aspekte der Sorgearbeit. Für eine friedliche Atmosphäre sorgen. Ja, da platzt mir schon der Hut. Frauen sorgen also für eine friedliche Atmosphäre. Hast du schon mal mit Frauen zu tun gehabt, Jutta? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wenn die Alter, im Garten, also dann ist das auch Freizeitarbeit, ne? Alter, Frauen können so schnell Ärger vom Zaun brechen, da haben Männer noch nicht mal gerafft, worum es geht. Sachen, wo Männer lachen würden und sich irgendwie die Hand schütteln, kann bei Frauen zu Kriegen führen. Und dann sollen die für friedliche Atmosphäre im Büro und Nachbarschaft, im Büro. Alter Schwede. Dabei ist Büro schließlich Krieg. Warte mal. Also sie arbeiten 87 Minuten am Tag mehr als Männer in der Pflegearbeit, ja, in der Care-Arbeit. Das ist ein Fußballspiel pro Tag. Sie macht es einfach für Männer, weißt du, Fußballspiel, das kennen Männer. Aber ich habe keine Klischees im Kopf, ich bin die Jutta. Kommen die ersten Kinder dazu, schlägt das Pendel noch deutlicher aus. Bei Paaren mit Kindern sind es täglich 2,5 Stunden mehr. Während der Pandemie haben die Frauen ihre unbezahlte Sorgezeit sogar weiter erhöht. Auch die Väter haben zugelegt, doch das generelle Ungleichgewicht hat sich nicht korrigiert. Im Gegenteil, das Sorgearbeitspendel hängt weiter gewaltig schief. Aber für Frauen mit Kindern ist der Feminismus noch nicht mehr zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Alleinerziehende meinst du? Überhaupt. Alleinerziehende vielleicht noch. Aber nicht, wenn da so ein Träger bei ist. In der Pandemie ist der Stresslevel von Müttern im Vergleich zu Vätern rasant und anhaltend nach oben geschnellt. Unter Erschöpfungs- und Burnout-Symptomen hatten vor allem Mütter vor kleinen Kindern zu leiden, sowie jene, die über wenig Autonomie am Arbeitsplatz verfügen, im Homeoffice arbeiten oder wenig durch ihren Partner unterstützt werden. Männer wiesen in der Pandemie dagegen keine höheren psychischen Belastungen auf. Citation needed. Wollt ihr mich verarschen? Männer wiesen keine höheren... Jutta! Ja, weil die nicht zum Arzt gehen. Ernsthaft. Deswegen. Weil die keine Psychopharmaka kriegen oder so. Wir fressen den Frauen die Psychopharmaka weg, meinst du? Das ist ja auch nicht richtig. Nee. Oh. Dass dieser Unterschied in der Sorgearbeit und die damit einhergehende fehlende Zeit der Frauen im kausalen Verhältnis zu niedrigeren Einkommen, geringeren Zugängen zu Führungspositionen, geringeren Rentenansprüchen, einer höheren Teilzeitquote und vielen anderen Ungerechtigkeiten steht, liegt auf der Hand und wurde umfangreich dokumentiert. Ja, von den Gender Studies und den Women's Studies. Anekdotische Evidenz legt dies nahe. Die Ingrid. Ich denke ab und zu an die Ingrid und die anekdotische Evidenz. Die Sorgearbeitslücke ist, so würden wir es nennen, die Mutter der Ungleichheit. Alter Schwede. Warte mal. Ich muss noch mal gucken. Veränderung ist dringend nötig und diese muss endlich von den Männern ausgehen. Es ist nicht die Aufgabe der Frauen, Männer in ihrem Leben zu bitten, doch häufiger die Wäsche aufzuhängen, an die Arzttermine der Kinder zu denken oder ein Auge auf die pflegebedürftige Nachbarin zu haben. Also jemand zu bitten, an ihr was zu denken, ja, das ist sowieso eine ganz komische Idee. Bitte denk mal dran, dass... Auch es ist nicht ihre Aufgabe, über das Ungleichgewicht zu informieren und Statistiken vorzulegen. Im Gegenteil, es ist die Aufgabe von Männern, Sorgearbeit als zentrale Aufgabe des eigenen Lebens zu verstehen, sich darüber zu informieren und sich diese in gleichen Anteilen mit Frauen zu teilen. Jawohl. Das wird jetzt gesetzlich geregelt. Da kommt der Mann vom Frauenordnungsamt oder die Frau vom Frauenordnungsamt. Und guckt nach. Schon eher, ja. Flankiert werden kann dieser Kultur- und Rollenbildwandel mit einer Reihe von konkreten Maßnahmen, zum Beispiel einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 32 Stunden für alle, Ausweitung der Federmonate in der Elternzeit, bessere Anreize und neue Erwartungshaltung in Unternehmen, Abschaffung des Ehegattensplittings. Da hat mein Kumpel gesagt, cool, dann haben wir irgendwie 600 Euro weniger im Monat. Mit zwei Kindern. Ja, aber denk doch mal an die Frauen, wie die davon profitieren, wenn die Familie 600 Euro weniger hat. Ja, für Frauen mit Kindern sind die nicht so zuständig. 32 Stunden Arbeitswoche, ja? Ja. Alles klar. Dazu kann ich nur eine Sache sagen. Diese ganze Sache strotzt natürlich vor Vorurteilen. Wie sieht es denn in der gegenteiligen Situation aus? Ja, wenn Männer sind doch sehr suspekt anderen Leuten gegenüber, wenn sie sich sehr viel um den Haushalt kümmern, wenn sie sich sehr viel um die Kinder kümmern, wenn sie sich um die Altenpflege kümmern. Da wird denen doch immer nur gesagt, du hast irgendwelche anderen Motive, sonst würdest du das nicht machen. Das ist toxische Maskulinität, was du da machst. Nie erwähnt wird. Ja. Wenn der Mann sich um die ältere Nachbarin kümmert, die pflegebedürftig ist, ja, da wird keiner sagen, ach, das ist ja nett, dass es tut. Da würden alle direkt sagen, läuft da. Was will er in die Kasse haben? Ja, was der, ne? Meine absolute Perle des Artikels ist folgende. Kein Mann sollte es als unmännlich empfinden, bei einem Familienfest über Kochrezepte zu reden, als Erster aufzustehen und den Tisch abzuräumen. Tja, also, da merkt man mal, was der Dame wichtig ist. Also. Wenn ich an einer Hand, ich kann nicht an einer Hand abzählen, auch nicht an zwei. Nee, Moment, das wird mehr. Die Zeit, die ich mit Männern über Kochrezepte gesprochen habe, auch am Familientisch. Und wie ich, es war meine Pflicht, bis zum 12. Lebensjahr als Erster aufzustehen und den Tisch abzuräumen. Aber sowas kennen sie gar nicht mehr, vor allem Dinger, ne? Ist ihnen nicht klar. Bei ihnen hat das Personal gemacht, nehme ich an. Ah, Jutta. Ja, der Einsatz für eine geschlechtergerechte Gesellschaft darf nicht länger nur auf den Schultern der Frauen ruhen. Auch Männer müssen Verantwortung übernehmen, öffentlich, besonders aber auch privat. Das Schließen der Sorgearbeitslücke ist unser aller Auftrag. Den Anfang kann jeder Mann gleich heute noch machen, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis. Nicht, weil er darum gebeten wird, sondern weil er erkennt, dass die Sorge auch seine Sorge ist. Ja, also die männliche Art der Fürsorge, das dafür normalerweise dafür sorgen, dass irgendwie das Einkommen geregelt ist und so weiter, das wird komplett ausgeblendet. Ne? Findet nicht statt bei Frau Abendinger. Also sie geht ja arbeiten jeden Tag zur Uni und hält da Schwafelvorträge. Und das ist sicher auch sehr anstrengend. Ne? Ja, dazu noch die ganze Sorgearbeit. Oh. Ein Bremsblock auf dem Weg zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft. Ist aber klar, warum ich die komisch finde, oder? Aber ja, der Spiegel holt sich solche Leute ran. Schon interessant, ne? Aber das ist die lustig, Königin, dass sie noch zwei Männer mit dabei braucht, die ihren Artikel mitschreiben. Ja, wohl nicht irgendwie als. Die haben die Recherche. Als Faktenchecker. Warum haben die da ein Bild von der Kuh? Warum haben die da ein Bild von der Queen? Das glaubt doch keiner, dass die Queen ihre eigene Wäsche aufhängt. Der eine Typ hat ihr geholfen bei dem Einstellen des Artikels. Ach so, ja. Und der andere Typ hat die Schreibfehler rausgemacht. Was weiß ich. Die Logikfehler gesucht. Und Gott, ich sehe schon, es geht. Das habe ich aber versagt dabei. Es geht nonstop weiter, meine Damen und Herren. Irgendwer hat mir im Chat schon gesagt, ich soll ruhig und gleichmäßig atmen, aber wie soll ich das machen? Weil jetzt kommt die Wurst der Woche. Finger weg von den Frauen, eine Kolumne von Margarete Stokowski. Warum werden die aus der Ukraine fliehenden Menschen in Deutschland so viel offener aufgenommen als andere? Oh, ich kann es echt nicht. Auch, weil es vor allem Frauen und Kinder sind. Doch Opfer geifernder Projektion sind sie ebenfalls. Opfer geifernder Projektion. Dass Männer im Krieg sterben, ist auch irrelevant für so eine Stokowski. Ne? Also sowas. Erinnern Sie sich an den Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen, der so oft fiel, als vor gut einem halben Jahr die Taliban Kabul einnahmen und Menschen aus Afghanistan flohen? Der Satz fällt in diesen Tagen nicht, soweit ich sehe, und das ist das Gute. Aber das Schlechte ist, dass die überwältigende Hilfsbereitschaft, von der das Bundesinnenministerium spricht, nicht alles ist, was auf die Frauen wartet, die zu uns kommen. Na, wisst ihr schon, was es ist? Was so ja, die furchtbare ist? Deutsche Gesellschaft. Die alle ja, gierige Gaffmänner und so. Alle ja. Leute nur Schlechtfummel-Typen. Ja, dann wird über die afrikanischen Studenten gejammert, die angeblich beim Übertritt aus der Ukraine behindert worden sind oder halt nicht sofort abgefertigt worden sind. Ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Fälle gab. Ich habe aber auch von vielen gelesen, die gesagt haben, es wurde überhaupt keinen Unterschied gemacht, welche Hautfarbe man hat an diesen Grenzen. Kann jeder sehen, wie er will. Ne? Ich habe gehört, dass das ganz komische Studenten waren. Also, wenn die wirklich Studenten waren. Ja, viele von den Studenten haben ihre Pässe verloren. Im Gegensatz zu allen anderen Ukrainern, komischerweise. Aber was soll ich mich noch aufregen? Der Kahn sinkt doch eh. Doch das heißt nicht, dass UkrainerInnen von Rassismus verschont bleiben, weil sie weiß sind. An dieser Stelle möchte ich ein Missverständnis klären. 2018 habe ich einen Text darüber geschrieben, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt und keinen Sexismus gegen Männer. Was geht jetzt? Die Hauptthese war, dass Männer und Weiße zwar durchaus diskriminiert werden können, sie können nur nicht als Männer sexistisch diskriminiert werden oder als Weiße rassistisch. Dieser Text stimmt so, allerdings wurde er oft falsch verstanden. Denn es ist natürlich trotzdem so, dass auch weiße Menschen Rassismus erleben können, aber eben nicht, weil sie weiß sind, sondern weil rassistisch denkende Menschen nicht nur in Schwarz und Weiß unterscheiden. Was? Wie? Warum? Wie? Warum? Wo? Sondern auch innerhalb weißer Menschen Hierarchien sehen. Und in diesen stehen Leute aus Mitteleuropa über solchen aus Osteuropa. Ah, Lecko Funny, ist das ein Blödsinn, ey. Schlafmatt-Ade, Rassismus. Aber wirklich, zurechtgeschwurbelt, par excellence. Sondern auch innerhalb weißer Menschen Hierarchien sehen. Redet die von den Organen, die sie innerhalb innerhalb weißer Menschen hier mir wird schwindelig. Ja, das ist das, was die machen von früh bis spät. Innerhalb weißer Menschen Hierarchien sehen, überall Hierarchien sehen. Der Rassismus, den UkrainerInnen erleben, ist ein antislawischer Rassismus. Hierzulande besonders bekannt in der Form von Polenwitzen, wobei es da meist um polnische Männer geht, die Autos klauen. Margarete, ich weiß nicht, ob du schon mal in Polen warst, aber ich war mal da. Ich war mal mit einer Polin zusammen eine lange Zeit. Und die schärfsten und die bösesten und die gemeinsten Polenwitze, was glaubst du, wer mir die erzählt hat, Margarete? Die habe ich nicht von Deutschen gehört. Kein Stück. Die haben mir die Polen erzählt und sie haben gelacht. Und sie wissen ganz genau, dass sie diesen schlitzohrigen Ruf haben und sie finden das lustig, also so habe ich es zumindest. Also ich habe wie die Frau Stokowski auch einen polnischen Nachnamen und ich habe mir in den 90er Jahren auch haufenweise die Polen-Clown-Witze anhören müssen. Und aus mir ist zwar nichts geworden, aber so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Und ich werde auch regelmäßig als Osteuropäer gelesen, wie ihr immer so schön sagt. Wenn irgendwelche Menschen, die sich umgucken, irgendwie auf der Straße mich sehen und dann sich freuen und mich dann ansprechen in irgendwelchen ausländischen Sprachen und mich wahrscheinlich fragen, wo der Weg ist oder so, aber ich ihnen da leider nichts drauf antworten kann. Also ich werde auch als Osteuropäer gelesen. Das ist ja auch mal sowas, was ihr immer meint. In anderen Worten, ich bin unterdrückter als du, Margarete. Progressive Stack höher. Ich sag dir, wie es ist. Aber du bist ein Mann, dann bist du automatisch ganz unten. Du bist weiß und ein Mann. Ja, aber nee, Moment, wir haben ja jetzt gelernt, dass du durchaus Rassismus erfahren kannst. Ja. Slawische Männer und Frauen werden unterschiedlich diskriminiert, denn rassistische und sexistische Denkmuster können sich in zahlreichen Varianten verbinden. Slawische Frauen werden anders sexualisiert als italienische, französische, japanische oder nigerianische. Ja, was ich noch sagen wollte, es kann ja sein, dass das keine ethnische Sache ist oder so. Aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Ranking der Länder, je nachdem wie korrupt die sind oder so. Zum Beispiel sind ja da Ukraine und Russland doch relativ weit hinten. Also es ist ja kein Anhaltspunkt oder keine Aussage darüber, wie korrupt oder sonst wo das Volk im Prinzip ist oder die Rasse sozusagen. Sondern einfach jetzt der Landstrich. Ne? Das kann sich man auch so sozial fortsetzen. Man muss nicht lange im Internet wühlen, um Beispiele zu finden, wie die Ukrainerinnen, die jetzt nach Deutschland kommen, von Rassisten fetischisiert werden. Es gibt zahlreiche Tweets, in denen Männer erklären, sie würden gern zwei junge, blonde und feschere Ukrainerinnen aufnehmen. In Klammern lieber als ein Afghane. Endlich kann man hübsche Ukrainerinnen daten. Männer schreiben, ich werde mir eine blonde Ukrainerin angeln oder hab Platz für ein paar Ukrainerinnen, Lach-Emoji. Andere antworten, du Schlingel, Lach-Emoji. Ja, alles komplett ernst gemeint. Ne? Genau, ich schreibe das für Rassismus. Dich, Margarete. Das ist überhaupt nicht, ne? Deswegen auch die ganzen Lach-Emojis. Das ist nur um den Punkt zu untermauern, ne? Also, oh Mann, ey. Normal. Es gibt es hat ja bei den afrikanischen Männern keine Frau irgendwie gepostet. Ach, die könnte ich mir schon hier auf meiner Couch vorstellen und so. Das war ja auch so ein Phänomen. Würdest ja, gibt's das auch, oder was? Mhm. Ich Ja, schon verstehbar. Also ich habe das in der Diskussion bis jetzt nicht so mitbekommen, was um die Leute geht. Es ist, also wie ich es im Alltag mitbekomme, es ist einfach eigentlich die gleiche Flüchtlingsdiskussion wie vor ein paar Jahren. Kein Unterschied. Also ich muss sagen, auf Twitter habe ich den Witz schon das ein oder andere Mal gesehen. Aber es waren doch auch nur Frauen und Kinder, oder nicht, oder? Auf Twitter gab es den Witz schon das ein oder andere Mal, aber damit habe ich ja auch gerechnet irgendwie. Also das ist halt Twitter. Was für ein Witz gestern? Ich meine, ja, diesen Witz, haha, jetzt hier, aber jetzt nehme ich zwei Flüchtlinge auf. So. Ich meine, was erwarten die? Schwarzer Humor ist schwarzer Humor und gerade in Krisenzeiten hat sich der schon irgendwie... Nein, schwarzer Humor ist Humor, den weiß ich nicht, müssen wir verbieten. Oh, ich glaube, der Kingsburner hat im Chat tatsächlich auf den Punkt gebracht. Rassist, wer nicht nur auf deutsche Frauen steht. Humorenstraße. Ja, genau. Wenn Sie deutsche Frauen googeln, dann bekommen Sie als erste Ergebnisse die deutsche Fußballnationalmannschaft, den deutschen Frauenrat, journalistische Beiträge über Emanzipation. Wenn Sie ukrainische Frauen googeln und als Suchoption bis 2021 angeben, um die Ergebnisse von dem Krieg zu sehen, finden Sie Texte über Armut und Zwangsprostitution. Wenn Sie slawische Frauen googeln, finden Sie Seiten von Heiratsvermittlungen und Texte über Schönheit. Und auf diese ohnehin schon bestehende Fetischisierung kommt der Krieg jetzt noch obendrauf. Kriege bringen die hässlichsten Seiten veralteter Männlichkeitsbilder ganz besonders zum Vorschein. Boah, ist das denn anders, wenn man russische, deutsche, französische Frauen googelt? Auf diese Weise? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich meine... Oder brasilianische... Naja gut, aber es gibt ja auch seit Jahrzehnten diese florierende Anbahnungsindustrie aus Osteuropa. Ja, ja. Das denken wir uns doch nicht aus. Jo. Ich meine... Ja, da muss man auch irgendwie die Realitäten sehen. Woher kommt denn so ein Vorurteil? Wenn es überhaupt, als wenn jemand, der wirklich irgendwie helfen will, als wenn der dann einer ukrainischen Frau mit diesen Vorurteilen gegenübertritt oder was? Ich halte das wirklich für völligen Unsinn. Ja, dann sagt sie noch, ja, es gibt Menschenhändler in den Grenzgebieten, die versuchen, Frauen da abzugreifen und da sollte draufgehauen werden. Da sollte die rumänische Polizei oder die moldawische oder polnische Polizei die Finger drauf haben, dass da niemand irgendwie noch geködert und weggeschleppt wird von irgendwelchen Clans, die sowieso Teile der Länder beherrschen. Zumindest in Rumänien und Moldawien. Ja. Es gibt die Helfenden und die Geifernden. So groß die Hilfs- und Spendenbereitschaft unter Deutschen jetzt ist, so groß ist auch die Herausforderung, die ukrainische Frauen und Kinder vor denen zu schützen, die jetzt ihre rassistischen Pranken nach ihnen ausstrecken. Finger weg, ihr Ekligen. Ja, Margarete. Rassistische Pranken. Ja, rassistisch, weil sie die bei sich haben wollen, ja, das ausnutzen natürlich, klar. Ein Meme wurde Realität. Aber wer das noch nicht gesehen hat, für den habe ich das mitgebracht. Für die, die nicht zugucken, wir sehen eine Einblendung der Tagesschau. Es ist möglich, die Wehrpflicht über eine allgemeine Dienstpflicht umzusetzen und das würde für Männer und Frauen gelten. Ich weiß gar nicht, wer das, ich kann es nicht lesen. Patrick Sensburg von der CDU hat das gesagt. Und jetzt haben wir hier eine junge Dame, die darauf reagiert und uns sagt, was sie davon hält. Okay, Freunde, jetzt mal kurz Real Talk zu diesem Thema hier. Okay, Freunde, ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht, aber als ich das gelesen habe, war ich so, yep, I'm out. Also ich bin weg, wenn das kommt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, es kommen gleich die Männer und sagen, ihr schreit doch immer alle nach Gleichberechtigung. Und ja, ich finde es unfair, dass ich weniger Gehalt bekomme, aber es gibt halt einen Punkt, da sind Männer und Frauen wirklich nicht gleich. Und das ist in der Anatomie. Männer haben mehr Kraft von Natur aus, auch wenn sie unsportlicher sind als ich. Männer haben mehr Muskeln, Männer sind schneller. Und jetzt auf einmal soll ich gegen die in den Krieg ziehen? Leute, sorry, aber das geht nicht. Also das bin ich hörend. Oh, Vorurteile. Wir wollen doch nicht alle aussterben, weil das würde nämlich passieren. Frauen hätten im Krieg, glaube ich, absolut keine Chance. Also... psychisch vielleicht, aber die nebensächliche Biologie plötzlich wieder hauptsächlich. Ich bleibe erstmal hier hängen, das totale Spiel, juckt die Männer nicht. Dann kriege ich meine Tage. Der Gegner muss gar nichts machen. Ich sterbe schon fast wegen meiner Bauchkrämpfe. Das glauben die Männer nebendran mir nicht mal. Und am Ende werde ich dann wirklich schwanger. Was macht ihr dann? Dann könnt ihr es nämlich wirklich vergessen, dass ich kämpfe. Und ich verspreche euch, wenn ihr mir mit der Wehrpflicht ankommt und es nicht rechtzeitig nach Kanada oder sonst wohin schafft, dann werde ich so schnell schwanger sein. So schnell könnt ihr gar nicht gucken, ey. Und ich weiß ja nicht, ob die anderen Mädels Bock haben zu kämpfen, aber ich sag's euch, ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Moment sehr, sehr, sehr viele Babys geben wird. Ich sag nur Umstandsuniform der Bundeswehr. Ja. Ausstiegsuniform können wir noch nennen. Ja, ne? Lustig, oder? Was sagt er jetzt? Würde ich ja gerne mal Anno Wizorek fragen, oder? Irgendeiner von den anderen. Tesla, oder. Ah, das ist ja dann ihr gutes Recht? Nehme ich mal an. Aber schwanger werden? Wenn die jetzt alle schwanger werden, das gibt ja einen ganzen Schub von weißen deutschen Kindern. Was machen wir dann? Dann sterben die Deutschen doch nicht aus, wenn wir Krieg machen. Was machen wir dann? Mammon, hilf mir. Mir fällt dazu die Soldatinnen ein, die sich freiwillig ja verpflichtet haben im Prinzip dann auch. Und ihr habt ja auch viel mehr Kraft als wir und auch und so. Ja, und ja. Ihr bleibt nicht mit den Titten an irgendwas hängen. Ja, weiß ich nicht, da gebe ich dir sogar halt recht. Halt, ne? Eigentlich haben da Frauen nichts verloren. Ja, schön die Emanzipation der letzten 40 Jahre in dem Bereich demontiert. Hast du gut gemacht, Mädchen. Genau. Das kommt davon, wenn man Ideologien durchdrückt, ohne die betroffene Gruppe mal zu fragen, was sie davon hält. Übrigens, liebe Feministin, nur mal so. Ja, ich wollte nur so gesagt sagen, dass die Frauen, die sich da verpflichtet haben, als auch nicht sich nicht auf einen anderen Paragraphen beziehen können, nachdem Frauen nicht zum Dienst einer Waffe verpflichtet werden können, weil sie sich eben selbst verpflichtet haben. Die können sich da nicht mehr drücken, sozusagen. Die dabei sind, sind dann auch dabei, wenn es dann losgeht, sozusagen. Andere natürlich nicht. Sie können höchstens zum Dienst irgendwie im Zivilen verpflichtet werden, ne? Das erinnert mich an diese Fanfaren, mit der sie die erste Überschallpilotin in Amerika letztens vorgestellt haben. Was sie dann nicht mehr so laut berichtet haben, ist, dass die beim ersten Flug abgeschmiert ist. Manchmal sind Sachen vielleicht einfach keine gute Idee. Ja, aber echt klasse, dass wir sogar eine richtige Überleitung zum Kriegsthema haben, vom Feminismus zum Krieg. Tja, lustig. Was es nicht alles gibt, ja. Und eine letzte Sache noch zu der Dame. Ja, es ist ja auch so einfach, schwanger zu werden. Ne, man muss ja nur mit dem Finger schnippen, ne? Und es gibt ja niemanden, der Probleme hat, schwanger zu werden. Und es gibt ja auch keine Phänomene, dass Ehepaare es versuchen jahrelang und es klappt nicht. Also viel Erfolg mit deiner Strategie. Russland stellt Mitarbeiter im Europarat ein. Ja, im Endeffekt ist das eine Angelegenheit, die sich schon länger angekündigt hat. Der Europarat ist ja im Endeffekt ein internationales Gremium von europäischen und nicht-europäischen Staaten, die sich quasi auf europäische Werte besinnen wollen und so Sachen wie der Europäische Menschengerichtshof und andere Institutionen sind daraus hervorgegangen. Ja, andere Institutionen, ne? So super tolle Sachen wie das No-Hate-Speech-Movement haben wir da dem zu verdanken oder die allseits beliebte Istanbul-Konvention. Genau, also für solche Sachen ist es im Endeffekt ein internationales Forum, um Kampagnen international also auch im nicht-europäischen Ausland quasi zu harmonisieren, wie es so schön heißt. Ja, hier beispielsweise Armenien ist dabei, Russland ist dabei, Aserbaidschan ist dabei, die Türkei ist dabei. Das sind die, und die europäischen Staaten. Insgesamt 47 Mitgliedsländer hat der Europarat. Und da gibt es seit 2014 schon Stress, weil Russland komplett isoliert ist im Europarat, im Stimmrecht entzogen wurde. Russland hat auch schon Zahlungen an die Organisation eingestellt seit einigen Jahren. Es ist also im Endeffekt nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Russland aus der ganzen Angelegenheit austritt. Aber jetzt ist es halt quasi kurzfristig suspendiert worden in einer Abstimmung, wo sich nur die Türkei und Aserbaidschan nicht dafür gestimmt haben. Und da hat Russland jetzt quasi gesagt, Russland wird sich nicht an der Umwandlung der ältesten Organisation Europas durch die NATO und die ihr gehorsam folgende EU in eine weitere Plattform für westliche Vorherrschaft und Narzissmus beteiligen. Sie sollen Spaß an der Kommunikation untereinander haben, ohne Russland. Und also es ist, Es gibt ja diese internationalen Gremien. Super Statement. Viel Spaß, ihr Idioten. Ihr Pupsköpfe. Viel Spaß. Ja, ja, ja. Ich meine, diese ganzen internationalen Gremien, eine andere ist ja zum Beispiel die OSZE, die, wo ich von ausgehe, dass Russland da auch bald ausgeschlossen wird, wenn sie nicht schon suspendiert sind, ich weiß es gar nicht. Das sind internationale Sachen, die zwar solche komischen Angelegenheiten wie die Istanbul-Konvention hervorbringen, aber auch relativ sinnvolle Sachen wie wirtschaftliche Kooperationen und ein weiterer diplomatischer Kanal, der normalerweise eben nicht von der Tagespolitik beeinflusst werden sollte, darstellt. Also genau für eine Situation, wie sie jetzt haben, wo Russland international isoliert ist, dass man dort ein Forum hat, um dort diplomatisch sich weiter austauschen zu können. Genau für sowas war das eigentlich ursprünglich mal gedacht. Aber ja, im Endeffekt kann man die Veranstaltung jetzt zumachen, weil sie hat jegliche Legitimation verloren, nachdem Russland ausgetreten ist. Es ergibt gar keinen Sinn mehr, diese Organisation, muss man wirklich sagen. Weil sie redundant ist. Es gibt andere internationale Gremien und Foren, die ja weiterhin funktionieren. Ja, und aber dieser Europarat ist so toll, dass da können auch hier das Center for Intersectional Justice irgendwelche Vorträge halten und lauter tolle NGOs, ne, die da Einfluss ausüben dann und so. Ist doch ganz und das prima. Ist auch, das kann man nicht einfach so ersetzen. Der letzte Sinn, den diese Institution noch hat, und deswegen kann sie meiner Meinung nach geschlossen werden, weil sie halt nur noch besteht, um diese Aktivisten und politischen Talking Points irgendwie international hoffähig zu machen. Der eigentliche Sinn des Europarats ist leider verschütt gegangen. Und ich bin mal gespannt, was da noch an weiteren internationalen Gremien passiert. Stopp den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Großdemos für den Frieden. Genau. Kommen wir zum Friedenskampf. Friedenskampf war ja die Bezeichnung von der DDR, vom Auslandsgeheimdienst von der DDR für die Einflussnahme auf die Friedensbewegung damals im Westen, in Westdeutschland. Und bei den Russen hieß es Mars. Das ist aber nicht zu verwechseln mit unserem Mars. Und ja, diese Geschichte hier ist auch so ein Bündnis des Grauens, wo ja wirklich alles dabei ist, inklusive der Frauenrat, den wir gerade schon gehört haben, Diakonie. Und ich bin vor allem darauf aufmerksam geworden wegen der evangelischen Kirche in Deutschland, die sich hier bekannt hat zu einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben Deutschlands um 100 Millionen Euro oder Milliarden Euro sehen wir sehr kritisch. Dem Kauf neuer Flugzeuge zum Einsatz von Atombomben stellen wir uns entgegen. Die Erhöhung der Rüstungsaufgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes lehnen wir ab. Und da gab es also diverse Leute, die die EKD dafür kritisiert haben, dass sie hier vor allen Dingen diesen letzten Satz, die Erhöhung des Rüstungsaufgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts lehnen wir ab, geschrieben haben. Und die anderen Sachen sind natürlich auch, also wir benötigen mehr Geld für eine sozial-ökologische Transformation und einen leistungsfähigen Sozialstaat. Wir benötigen mehr Geld. Ja, ja. Wir, die EKD und so. Gibt es doch nicht in Verteidigung vom Land, wo wir jetzt hier Aggressionen in Europa haben oder so. Nee. Gib das doch mal an die EKD zum Beten. Wir benötigen mehr Geld für sozial-ökologische Transformation und einen leistungsfähigen Sozialstaat. Leistungsfähiger Sozialstaat. Hm. Parteifähig. Mann, zudem müssen weit mehr Mittel bisher für Krisenprävention. Und das ist dann wieder den Leuten in Deutschland erzählen, dass überall die Nazis lauern, während man sich über die Russen aufregt, die erzählen, dass in der Ukraine überall die Nazis lauern. Zivile Konfliktbearbeitung. Ja, das wird uns den Frieden sichern. Und den Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit. Das bringt's. Ja, mit dem Who's Who von linken NGOs. Aber die Antonio-Stiftung fehlt. Oh Mann, ey. dabei sind. Ich wette, wenn du hier alles durchguckst, findest du eine Verbindung. Jo. Ja, Verbindung bestimmt. Ne? Hm. Wie war das? Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen oder irgendwie so, ne? Von allen guten Geistern verlassen, schreibt die Züricher Neue Zürcher Zeitung. Europas mächtigster Verleger schreibt den Dritten Weltkrieg herbei. Die NATO müsste sofort militärisch in der Ukraine eingreifen, fordert Matthias Döpfner, der Vorstandschef von Axel Springer. Nur so könnte man die freie Welt retten. Wehrhaft? Nein, Wahnsinn, sagt die Neue Zürcher. Ich habe mich aber auch gefragt, was er da bezweckt, ey. Also, schon komisch. Ja, was heißt komisch? Also, ich habe auch hier diesen Gastbeitrag von Reichelt im Cicero gelesen und der war halt eben auch ziemlich düster, aber ich muss sagen, er hatte durchaus Hand und Fuß. Also, er schreibt halt eben, die ganzen Sachen, die wir da jetzt hören, sind alle von den Russen quasi freigegeben. Also wenn das war ja auch dieses Ding, dass angeblich die sich ja alle verkalkuliert hätten und das alles nicht hinhaut und so. Das hat man ja schon die Tage häufiger gehört und letztens hatte das einer irgendwie, da war der Spiegelartikel und da stand halt drin unter Bezug auf Geheimdienstkreise aus Russland. Und da kannst du halt drauf wetten, dass die da vom Geheimdienst halt das rausleaken, in Anführungsstrichen. Ja, ist ja gar nichts mehr echt. Und es ist einfach halt das, was sie wollen, dass man das glaubt. Ne? Und so also im Endeffekt hat der Reichelt das halt auch geschrieben. Und ja, also die wollen das halt ganz gerne haben, dass man so diese Flugverbotszone da aufbaut. Aber ja, im Endeffekt bedeutet Flugverbotszone ja halt, wenn da jetzt einer fliegen würde, dann würde man den abschießen. Und wenn wir jetzt da irgendwelche Flugzeuge abschießen von den Russen, dann ist es halt eine kriegerische Handlung. Ne? Und dann haben wir auch Krieg mit denen. Und darum geht es ja hier auch in diesem Artikel, den du eingereicht hast, Mammon, dass sie irgendwie an Polen irgendwelche Flugzeuge geben wollten, die dann weitergeben sollten. Und Polen sagt aber irgendwie, nee, wollen wir lieber nicht, wir machen schon genug. Ja, die Ungarn haben, glaube ich, auch irgendwas verweigert damit mit Durchreichen von Waffen oder so, wollten sie auch nicht machen, ne? Also, ja, ich finde schon auch richtig so. Also ich finde nicht, dass die NATO da mitmischen muss, meint jetzt direkt. Und wir wären ja direkt beteiligt gewesen, weil der Plan, den die Polen am Anfang favorisiert haben, war ja, die Dinger nach Rammstein zu fliegen. Da übernehmen die Amis die und fliegen sie in die Ukraine. Mhm. Und halte ich auch nicht für sinnvoll. Amis also möchten das auch nicht so gerne machen. Nee, niemand will das eigentlich gerne machen. Also am Ende haben alle sich drum gestritten, wer die scheiß Idee hatte. Im Endeffekt. Ja, aber das mit der Flugverbotszone, wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte die Baerbock doch aber irgendwie befürwortet oder so. Und ja, da sieht man, ne, die Naja, da steht irgendwie friedlich hier drüber, über dem Artikel, aber hinterher bleibt davon ja nur übrig, dass die Baerbock gesagt hat und der Außenminister gesagt hat, wir geben es an Polen und die geben das dann weiter. Aber dass die Baerbock die Flugverbotszone haben will, steht ja eigentlich nicht drin im Artikel. Das ist nur angedeutet in der Überschrift wahrscheinlich, um die Leute da irgendwie in den Artikel zu locken oder so. Fand ich ein bisschen bescheuert hier von der Westen. Aber gut, steht da nämlich so eigentlich nicht drin. Ja, ja, hier haben wir einen Artikel vom Fachmagazin Supply Chain Brain. Es geht um die aktuelle Nahrungsmittelknappheit, die wir weltweit haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Man sagt ja immer hier, wir haben kein Nahrungsmittelproblem, wir haben nur ein Verteilungsproblem. Das heißt, es werden mehr Nahrungsmittel produziert, als verbraucht werden können überhaupt. Das ist zwar weiterhin der Fall. Wir müssten kein Nahrungsmittelproblem haben, sagen wir mal so. Ja, also ja, man sagt immer, es ist ein Verteilungsproblem. Ja, also wir haben hier, ne, die Supermärkte sind voll. Es gibt auch noch andere Probleme, aber ja. Leute nicht mehr hungern. Gut, ja, wir stehen kurz davor, dass dieser Spruch nicht mehr wahr ist. Weil es jetzt einfach zu viele Schocks für das weltweite Agrarsystem gegeben hat in den letzten 5 Jahren. Das ist, hat nicht nur was mit der Ukraine jetzt zu tun, aber die ganze Sache mit der Ukraine und Russland, ja, um es kurz zu sagen, Russland und die Ukraine liefern mehr als ein Viertel des weltweiten Bedarfs an Weizen. Es gibt sehr viele Länder, gerade in Afrika, Nordafrika und Südamerika, die komplett abhängig sind von Einfuhren, weil die einfach eine spezialisierte Wirtschaft haben, wie nehmen wir beispielsweise Ghana. Die produzieren extrem viel Lebensmittel, aber 99% für den Export und Kakao. Ja, dafür importieren die halt Weizen. Aber die importieren Weizen nicht aus Europa und Amerika, wo es teuer ist, sondern so billig wie möglich, heißt Russland und Ukraine. So, und ja, die russischen Nahrungsmittellieferungen sind derzeit durch die Sanktionen extrem eingeschränkt. Und die Situation der Ukraine spricht für sich. Ja, da hat es ja den Spezialfall gegeben, dass halt sehr viele Leute eingezogen worden sind und der Armee beigetreten sind, bevor die Aussaat auf den Feldern begonnen hat. Das ist normalerweise, das ist halt schon seit dem Altertum so, die Bauern, die bestellen die Felder und säen es aus und erst dann wird in den Krieg gezogen, ne, die Iden des März und so, ne? Und ja, das hat diesmal in der Ukraine nicht stattgefunden. So, und dementsprechend wird bis zu einem Drittel der Agrarfläche der Ukraine dieses Jahr nicht bewirtschaftet. Heißt, wird auch schwieriger, das in den nächsten Jahren weiter zu bewirtschaften. Und da geht es nicht darum, ob da Bomben liegen in den Feldern oder sonst was, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, das ist eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat in unserer industrialisierten Welt, weil einfach zu viele Schocks zusammengekommen sind. Und es hat jetzt schon dazu geführt, dass seit Anfang Februar 45 Millionen Menschen mehr Hunger leiden weltweit. Hat die US World Food Program quasi berechnet. Unter anderem gibt es Hungersnöte in Brasilien, Ägypten, in der Türkei. Ja, in der Türkei. Diese Staaten, die beschränken halt die ganzen Lebensmittelsektoren. Gut, in der Türkei hat das natürlich auch was mit der Inflation zu tun, aber auch es ist einfach nicht mehr genug da. Ganz schlimm sieht es derzeit aus in Kamerun. Kamerun wird wahrscheinlich bald eine absolute Tragödie sein, wo wir auch in der Tagesschau von hören werden. Ja, weil die einfach nichts mehr zu essen haben da. Und Kamerun war normalerweise in der Situation, dass es ein industrialisiertes Land ist, was einen relativ mittleren, für afrikanische Verhältnisse hohen Lebensstandard hat, ist nicht mehr so. Das Land ist quasi für die nächsten Jahre lahmgelegt, weil sie jetzt schon vor einem absoluten Problem stehen. Es gibt einige internationale Länder wie Indien und Brasilien. Brasilien ist ein sehr seltsames Land, weil die einerseits eine Überproduktion haben und auf der anderen Seite einen Mangel, weil Brasilien ist einfach ein absolut komisches Land. Ja, kann man nicht anders sagen. Aber Brasilien und Indien könnten quasi in den nächsten 2 Jahren diese Lücke wieder auffüllen, die in den letzten 5 Jahren entstanden ist. Wenn man auch wieder davon ausgeht, dass halt der Krieg schnell beendet wird, dass die Sanktionen gegen Russland bald zu Ende sind. Allerdings ist es so, wenn sich das Ganze noch ein paar Monate zieht, dann werden die internationalen Märkte gezwungen sein, sich umzustellen. Ja, wie gesagt, wenn wir bald Bürgerkrieg in Ägypten, in Kamerun, in Brasilien vielleicht haben, was essen wir denn dann? Wird sich einiges in der Weltwirtschaft ändern. Ja. Seetang oder so? Ägypten hat ja derzeit auch noch das krasse Potenzial eines Kriegs mit Äthiopien. Äthiopien befindet sich ja in einem Bürgerkrieg derzeit auch. Und ja, wegen der ganzen Dammangelegenheit, dass die Äthiopier den Nil quasi das Wasser abgraben von den Ägyptern. Ich habe sowieso schon befürchtet, dass die Militärregierung in Ägypten einen Krieg anfangen wird deswegen. Und wenn die jetzt bald eine zusätzliche Hungersnot auch noch haben, dann kann es ja gar nicht, kann es gar keine andere Entwicklung in Ägypten geben. Also seid vorsichtig, was Ägypten angeht. Ägypten und Kamerun wird bald sehr traurige Nachrichten mit traurigen Meldungen in den Nachrichten sein. Und man kann so gesehen jetzt auch nichts dagegen tun. Diese Situation ist jetzt so festgefahren, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis es sich wieder normalisieren wird. Und bis dahin werden immer mehr Leute weltweit Hunger leiden. Und es wird halt zu sehr starken Änderungen im weltweiten Warenfluss führen. Und ihr werdet mich wieder den Markt... Und es kann natürlich so sekundär, wenn die nicht genug Lebensmittel haben, um arbeiten zu gehen, haben wir auf einmal gar nicht mehr genug Schokolade. Also falls ihr es jetzt immer noch nicht gemerkt habt, wie schlimm die Situation sein könnte, werden könnte, vielleicht habe ich euch jetzt damit aufgeweckt. Also War in Ukraine triggers global food emergency. Das ist jetzt quasi der letzte Stein, der das ganze System zum Kollabieren bringen kann. Ja, das internationale Warensystem, was die Lebensmittel angeht. Das ist echt schön. Hätte nur ein mächtiger Banker in den 80ern gesagt, dass die Spekulation auf Lebensmittel ethisch unmöglich ist und versucht dagegen zu arbeiten, bevor man ihn erschossen hat. Ja, aber wir sind mittlerweile in einer Situation, wo diese Spekulation gar nichts mehr... Ja, wir haben Angebots... Trotzdem müssen wir doch lernen, dass wir das verbieten müssen daraus. Also dieser ganze Scheiß, dieses Casino kann meiner Meinung nach, da könnt ihr mich den Marxaffen nennen, solange ihr wollt, dieses ganze Casino gehört weg. Was bringt es, Wetten auf Lebensmittel abzuschließen, auf ganze Länder und ihre ja, von ihr auf Lebensmittel, die nicht existieren, dass man das mit großen Hebeln macht und so weiter. Das ist eine Sache. All diese Dinge, genau, das muss das alles weg. Das wäre der Great Reset. Man muss, ja, aber hier, das ist ja tatsächlich auch angedacht. Aber nehmen wir einfach mal den Fall. Es wird 75% weniger Weizen steht einfach zur Verfügung für ein gewisses Land. Dann ist es klar, dass der Preis in die Höhe schießt. Und dann kann man sagen, okay, jetzt profitieren einige Leute davon, aber man muss ja sagen, hier, wenn diese Leute nicht diesen höheren Preis dafür bekommen, dann wäre überhaupt gar kein Angebot mehr auf dem Markt. So, das ist das Problem mit den Lebensmittelspekulationen. Ja, es ist, wenn wir eine Situation haben, wo wir eine Marktfülle haben, wo das Angebot die Nachfrage übersteigt, wie es in der Vergangenheit in der Regel der Fall war, dann hast du absolut recht. Aber jetzt ist die Situation so verfahren, dass sich die Lebensmittelspekulation kaum noch lohnt, weil die Preise generell so explodiert sind. Natürlich lohnt sich die Arbitrage immer noch so ein bisschen. Natürlich haben wir weiterhin die paradoxe Situation, dass China extreme Lebensmittelreserven anlegt und den Weltmarkt halt leer kauft und die Preise in die Höhe treibt. Aber das Ganze hat wiederum zur Folge, dass halt das russische und ukrainische Getreide das günstigste ist und nur die dritte Weltländer in Anführungszeichen sich nur dieses Weizen leisten können. Und wenn China den Markt aufkauft und die Preise hochtreibt, da könnte man ja sagen, das ist ja auch eine gewisse Lebensmittelspekulation. Ja, also das würde ich sagen, wenn es jetzt Staaten machen und nicht Privatpersonen. Und ein letzter Datenpunkt noch. Das letzte Mal, wo es eine Unterbrechung der Weizenlieferung aus Russland gegeben hat, in einem sehr geringeren Maß als jetzt, war im Jahr 2010. So, und das hat zu einigen Umstürzen in einigen Ländern geführt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den arabischen Frühling. Es war nicht nur eine reine Geheimdienstaktion. Also uns stehen sehr interessante Jahre bevor, selbst wenn die Sache jetzt mit Russland und Ukraine morgen wieder beendet wäre. Das System hat jetzt so einen Schock bekommen, dass wir mehrere Jahre brauchen werden, um das wieder in den Griff zu bekommen, wenn es überhaupt funktioniert, weil es zu viele politische Akteure gibt, die halt auch eigene Interessen haben. Ne? Wie gesagt, China hat kein Interesse daran, dass Nordafrika genug zu essen hat. China hat Interesse daran, dass sie genug zu essen haben und keinen zu hohen Preis dafür zahlen müssen. So, und in so einer Situation können einige sehr komische Dinge passieren. Ne, da könnte zum Beispiel China hingehen und sagen, hier Kamerun, ne, ich komme jetzt nicht mit Geld an, sondern ich komme an mit Weizen. Ne, was gibst du mir denn hier? Wie viele Militärbasen darf ich denn bitte in Kamerun stationieren für das Weizen, was ich dir jetzt liefere? Es wird wird sehr unangenehm werden die nächsten Jahre. Für solche Länder. China's asshole. Mhm. Ja, das hier war von der, die BBC hatte ja darüber berichtet, dass das Rote Kreuz, also das Rote Kreuz ist ja nach Genfer Konvention, dürfen die ja so Sachen machen, wie wenn jetzt so eine Stadt angegriffen wird, dass sie dann die Zivilbevölkerung daraus evakuieren. Und das hat auch in der Vergangenheit schon mal geklappt. Zum Beispiel beim Französisch-Preußischen Krieg von 1800 irgendwas oder so, wo das erste Mal irgendwie angewendet wurde. Und das wollten sie jetzt hier in Mariupol auch machen. Da gibt es ja diese Bezeichnung, diese humanitären Korridore, von denen immer jetzt gesprochen wird. Und in der Pressemitteilung vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz stand das so nicht drin, aber hier bei BBC wird es halt berichtet unter Bezug auf diesen Herrn Stillhart vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Und der sagt halt eben, dass dieser humanitäre Korridor, der Weg aus der Stadt Mariupol raus, sei vermint gewesen, sodass sie da niemanden evakuieren konnten. Und ja, das gibt's natürlich auch nicht, ne? Ja, also wenn... Ich stehe zwar nicht dabei, wer das vermint hat, aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Kriegsverbrechen, sowas. Da die Evakuierung zu verhindern. Weil das ist nach Genfer Konvention. Ja, gut, aber guck mal, da will ich schon wieder gar nichts, weil wer vermint denn ein Gebiet? Eher doch der Verteidiger. Kann sein. Damit halt die Fahrzeuge deckt. Das geht. Also ich will niemanden, also das ist einfach mir zu unklar, gerade wie alles, was von da kommt. Es gibt keine handfesten Beweise für irgendwas und ich will um keinesfalls irgendwas von der Krieg existiert nicht oder was irgendwelche Verrückten erzählen, sondern es gibt einfach keine handfesten Beweise dafür, was wirklich wer verursacht und was passiert. Wir haben jetzt schon von so vielen Medien die falschen Bilder gesehen. Jetzt war irgendein gespiegeltes Bild von Belgrad in irgendwelchen Medien gestern, halt aus dem damaligen Krieg, von der brennenden Stadt. Und es sollte dann, was weiß ich, Kiew sein. Es ist so viel Mist im Umlauf. Es ist wirklich super schwer, sich da eine Meinung zu bilden, wer da was macht, finde ich. Ja, ich sag's ja nur. Nee, ich wollte das auch nur einwerfen, dass man da echt unheimlich vorsichtig sein muss im Moment. Ja, diese Bilder hier von Herrn Macron nach seinem Gespräch mit Wladimir Putin sind irgendwie die Woche rumgegangen. Ist aber natürlich schon ein bisschen älter. Und jetzt hat hier jemand das mal gegenübergestellt mit, weil die Bildsprache ist halt irgendwie angelehnt an hier Kennedy bei der kubanischen, bei der Cuban Missile Crisis damals, wo die Sowjetunion da hier auf Kuba die Atomsachen da stationiert hat. Und ja, wie man halt sieht, das ist schon sehr ähnlich auf jeden Fall. Ja. Da war der Fotograf sehr kreativ. Tja, da wird sich der Fotograf wohl was bei gedacht haben, huh? Die hängt sich der Emanuel dann zu sich und Oma ins Schlafzimmer. Abends mal drauf. Das Faszinierende an diesem Vergleich mit der Kuba-Krise ist ja, dass es ja vertauschte Rollen sind. Weil damals haben die Amerikaner sich über militärische Stationierungen an ihrer Grenze, in Anführungszeichen, aufgeregt und heute sind es ja die Russen, die sich darüber aufregen. Aber ja. Trotzdem, sieht natürlich schön aus. It's okay when we do it. Ja, Emmanuel Macron wird seiner Rolle als Chef von Europa, ich meine, ich denke mal, das habt ihr mittlerweile auch mitbekommen, dass er mittlerweile der Chef von Europa ist, gerecht, indem er natürlich die ganze Familie erstmal nach Schloss Versailles eingeladen hat und erstmal das schöne Tafelsilber rausgeholt hat. Weil, ich meine, nichts hat so einen positiven Ruf auf internationalem Niveau wie ein Treffen auf Schloss Versailles. Da hat in der Vergangenheit nur Positives gegeben, was dabei rumgekommen ist. Im Endeffekt ist es jetzt so gewesen, dass verschiedene Sachen, die Ukraine betreffend und die Europäische Union betreffend und Russland betreffend, besprochen wurden. Unter anderem wurde besprochen, ob es einen Fast-Track geben soll für die Ukraine, was einen EU-Beitritt angeht. Das ist natürlich nicht, findet natürlich nicht statt. Es gab vier Länder, die das wollten. Das, ja, deswegen wurde es relativ schnell unter den Tisch gekehrt. There will be no firm commitment to speed through the process. So, und im Endeffekt hat man nur gesagt, ja, wir sehen die Ukraine als Teil von Europa, aber es gibt trotzdem, ne, die muss sich an alle Regeln wie alle anderen Leute halten, heißt, es wird nicht stattfinden. Es wurde über viel Geld geredet, es ist im Gespräch gewesen, ob man einen weiteren Eurobond auflegen will, also eine Staatsanleihe in Anführungszeichen, die Europäische Union selber auflegt, nicht die Mitgliedstaaten. Das ist ja ein Ding, das gab es bis vor ein paar Jahren nicht, weil das einfach nicht im Sinne des Erfinders der Europäischen Union war. Aber wir haben ja mittlerweile den European Peace Facility Fund und den, wie heißt der? Den Corona-Fonds, nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat einen anderen Namen. Europäischer Arbeitsfonds, irgendwie sowas. Und es war jetzt im Gespräch, ob man nicht noch einen dritten einrichten soll, mit dem Ziel, der Ukraine 500 Millionen Euro äquivalent an Wehrgütern zu beschaffen. So, also die Europäische Union nimmt einen Kredit auf, um einem anderen Staat Wehrmittel zu schenken. Ja, finde den Fehler. Da sind nicht so. Deswegen, das wurde im Endeffekt auch nicht gemacht. Was jetzt aber gemacht wird, was natürlich auch wieder ironisch ist, dass die European Peace Facility, also die Europäische Friedensfonds, mit einer weiteren Tranche ausgestattet wird und dass daraus dann die Waffen geliefert werden können. Ja, der Friedensfonds liefert Waffen. Alles klar. Gut, nächster Punkt. Es wurde quasi eine Absichtserklärung gegeben, bis 2030 zwei Drittel weniger Waren, unter anderem Gas aus Russland, zu importieren. Okay, 2030, also in 8 Jahren. Wunderbar. Die Ukraine muss nur durchhalten, würde der Zyniker auch sagen. So, es gibt eine Bestrebung, vielleicht Teil des Gasmarktes wieder zu deliberalisieren. Vor 20 Jahren wurde die Art und Weise, wie Gas auf dem europäischen Markt gehandelt wurde, verändert. Und zwar, um es kurz zu machen, es gab früher sehr langlaufende Verträge, die meistens an den Ölpreis gekoppelt waren. Und jetzt gibt es mittlere bis kurzlaufende Verträge, die nicht mehr eine Preiskopplung an den Ölpreis haben. Wurde das europäische Gas-Recycling-Modell genannt. Ja, so wie der US-Dollar quasi durch den weltweiten Handel, also weltweit wird ja Öl in US-Dollar gehandelt, das nennt man ja den Petrodollar, da wird quasi das ist ein Teil der Refinanzierungskraft und wir haben Gas. Da wird jetzt überlegt, ob man da an dem Modell etwas ändern könnte, weil es ja offensichtlich nicht zu einer Versorgungssicherheit geführt hat. Das Einzige, was es halt gebracht hat, ist, hat die Preise, also die Gewinne der Handelsunternehmen hat es erhöht und sonst hat es keinerlei Auswirkungen. Deswegen hat man jetzt gesagt, gut, vielleicht könnten wir das wieder zurückdrehen. Dann gibt es das Problem, dass sehr wenig Dünger vorhanden ist. Das ist übrigens auch eine Sache, das habe ich beim vorherigen Artikel vergessen zu erwähnen. Es wurde in der Vergangenheit zu wenig Dünger geliefert, dass dieses Jahr weltweit auf allen Feldern nicht genug angebaut werden konnte, weil schon in den letzten Monaten zu wenig Dünger vorhanden war. Also das macht die Situation nicht besser. Und hier geht es jetzt darum, okay, wie können wir im Endeffekt den Nahrungsmittel-Output gleich behalten? Da gibt es im Endeffekt zwei Pläne. Plan Nummer eins, dass man bestimmte Düngerarten wieder zulässt, die für gewisse Pflanzenarten und gewisse Gebiete in der Europäischen Union verboten waren, dass man halt die wieder benutzen kann und dass man sagt, okay, wir könnten eine Aufweichung des Bio-Labels oder der Bio-Rahmenbedingungen machen, dass dort bestimmte Agrar-Hilfsmittelchen wieder erlaubt sind, einfach nur, damit wir ein bisschen mehr anbauen können. Wir brauchen es anscheinend. Und dann ist in der Diskussion, ob wir nicht ein bisschen die Importtarife für Lebensmittel der Europäischen Union ein bisschen senken wollen. Ne? Wir nehmen 30% auf Weizen beispielsweise, wenn es importiert wird, 50% auf Düngermittel, Ersatzstoffe und andere Sachen. Da ist auch noch ein bisschen Luft, dass man, aber das hätte im Endeffekt nur zur Folge, dass wir anderen Leuten die Waren wegnehmen würden, weil es günstiger wäre, an uns zu liefern als an andere Leute. Ja, wo ich das ist keine nachhaltige Lösung des Problems. Also die Lebensmittelknappheit in Anführungszeichen ist auch jetzt schon trotz dieser ganzen Kriegsangelegenheit ein sehr großes Thema gewesen bei der ganzen Versailles-Treffen jetzt. Ja. Das zeigt schon, dass es wirklich ein sehr schlimmes Problem ist. Im Endeffekt ist nicht sehr viel bei rumgekommen. Außer, dass man gesehen hat, Macron hat seinen Führungsanspruch in Europa quasi verteidigt. Der ist Mr. Europa und an dem geht nichts mehr vorbei in den nächsten Jahren, was Europa angeht. Es sei denn, er verliert bei den Wahlen, was natürlich sein kann. Vielleicht wird er dann Kommissionspräsident. Es gibt ja auch bald einen... Hast du den Artikel mit dem geänderten Wahlverfahren drin? Ja, ich glaube, der kommt noch, ja. Okay, gut, dann spreche ich dann darüber. Super. Ja, Versailles, ne? Von Versailles kann nur Positives kommen. Ja, heftig auf jeden Fall. Ich habe gelesen, Kali und Salz könnte man jetzt die Aktien kaufen, weil das Düngemittelhersteller ist. Ja, man könnte das spekulieren, allerdings nur Förderstätten außerhalb von Russland, weil die ja sanktioniert sind. Mhm. Das war von Mars, glaube ich, oder? Patricia Arquette. Fuck, ich mache so eine schöne Ansage und mute mich. Mhm. Nee, hier haben wir eine Sache, da ist alles drin. Frauenhass, Suspense und was? Trump. Die Hauptrolle spielt Patricia Arquette. Schauspielerin, die man kennt aus, mir fällt gerade nichts ein, und dem anderen Film. True Romance. Oh ja, True Romance, genau. Und sie hat also getweetet und hat geschrieben, kick Russia out of NATO. Was natürlich zu einigen Gelächter auf Twitter geführt hat und zur üblichen Häme. Also ich finde es ja allein schon lustig, dass jemand so Virtue Signaling, dass gerade so Schauspieler und so glauben, es wäre ganz wichtig, dass sie irgendwie ihre Meinung sagen, weil sind ja auch... Sie scheinen ja auf das Volk herab und dann möchten sie auch gut aussehen dabei. Kick Russia out of NATO und dann haben die Leute sich halt lustig gemacht. Die Journalisten haben schon gesagt, oh Gott, stell dir vor, du bist Patricia Arquette. Und dann twitterst du das und nach einer Stunde kommst du zu deinem Telefon zurück und dann hast du einen Shitstorm, die arme Patricia. Ja, und dann hat sie halt geschrieben, I couldn't give two shits, ich habe eine Schreibleseschwäche, ich habe die UN gemeint, ihr könnt euch alle mal kofeven. Wer sich nicht mehr erinnert, das war dieser wahnsinnig lustige Schreibfehler von Herrn Trump, wo sich alle drüber lustig gemacht haben, und zwar wochenlang. The constant negative press kofeve war das, was er geschrieben hatte, ja. Aber ist lustig, dass Frau Arquette sich misshandelt fühlt durch die Reaktion auf ihren Tweet, aber selber auf einen Tweet wieder aufspringt, der halt monatelang jemandem vorgehalten wurde. Aber it's okay when we do it. Ach, Patricia. Schade eigentlich. Auch wenn ich mich gerade an keine Filme erinnere, habe ich dein Gesicht immer gern gesehen. Aber warum so arrogant? Warum so von oben runter? Warum nicht sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht? Tut mir leid. Kann ja jedem mal passieren, Kofeve. Alle hätten gelacht. Und so musst du natürlich noch sagen, ja, aber ich habe ja das Richtige gedacht. Und ich bin besser als ihr oder was auch immer. Ich finde es einfach erbärmlich. Lost Highway, ne? Im Scheinwerferlicht. Lost Highway. Stimmt. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, aber der ist so, oh, da geht es dir 3 Tage irgendwie anders, wenn du den Film gesehen hast. Hat Lynch ja oft diese Wirkung auf mich, aber Lost Highway war echt extrem. Uah. Ich muss gerade mal gucken, wo hat denn Patricia Arquette noch mitgespielt? Okay, wenn ihr neugierig seid, warum die deutsche Pandemic-Antwort, welche okayisch angefangen hat in... Können wir das abkürzen und ungefähr zur Hälfte dieses Tweets runterscrollen, wo das auf Deutsch anfängt? Noch ein Stückchen. Dann kommen viele Links und dann fängt irgendwo das Deutsche an. Da. Und jetzt möchtest du, wenn du da willst, bitte. Wer sich wundert, warum die deutsche Covid-Strategie gerade in Richtung Klapsmühle abdriftet, sollte sich mal die Vita unseres Gesundheitsministers Professor Karl Lauterbach genau ansehen. Ein Dr. Med mit 2 Doktor in Gesundheitsökonomie von Harvard. Aber uns diesen Harvard-Doc, den er selten verschweigt, mal genauer an. Wir finden, 40 Seiten vager philosophischer Anmutungen mit dem alten Schreibmaschinen-Schrifttrick auf 100 Seiten aufgeplustert. Ja, hat das ja übrigens auch Gesundheitsökonomie dann als Professor gelehrt in der Universität Köln. Das kommt später. Also vordergründig geht es um die Gesundheitsfürsorge als besonderes Gut, Hashtag. Aber wir haben kein Fass ohne Boden, um sie zu bezahlen. So ungerecht. Ein Betreuer ist Nobelpreisträger Amatscher Sinn. Wir finden auch einen Schatz an volkstypischen Weisheiten. Wer sich die Ausschnitte anschauen will, die sind ja alle in den Tweets drin. Es ist auch die gesamte Arbeit verlinkt, weil der Herr Lauterbach hat die aus irgendwelchen Gründen von seiner Webseite genommen. Eine wissenschaftliche Dissertation erfordert normalerweise einen eigenständigen Beitrag zum Fachgebiet, der die Beherrschung des einschlägigen wissenschaftlichen Apparats nachweist. Nichts davon ist hier zu finden, nicht einmal auf Bachelor-Niveau. Ja, es ist eine sehr nicht ökonomische Doktorthesis. Es ist mehr eine philosophische Doktorthesis. Kein Einkommenssubstitutionseffekt. Von einem Karl-Marx-Fan, ne, nochmal daran zu erinnern. Von deinem Fan Karl. Ja. An keiner Stelle zeigt diese wissenschaftliche Diss ein rudimentäres Verständnis der Grundlagen der Gesundheits- oder Wirtschaftswissenschaften. In Harvard. Die Arbeit wurde abgesegnet, weil seine Betreuer wussten, dass er sich nicht auf dem amerikanischen akademischen Jobmarkt bewerben würde, wo man ihn nur auslachen würde. Stattdessen dümpelte er rum und tauchte 2 Jahre später in Deutschland auf. Hupsi. Ja, und hat eine Professorenstelle bekommen mit seinem. Genau, in Deutschland machte er keinen Postdoc und wurde kein Juniorprofessor. Aber 1998 übergab ihm die Uni Köln prompt die Schlüssel zu einem neu geschaffenen Institut und eine volle Professur. Offenbar hatte sich niemand die Mühe gemacht, seine Diss zu lesen. Also, das ist Harvard. Von dieser hohen Warte aus kann er seinen Namen auf verschiedene pharmafreundliche Publikationen setzen, mit mehreren Autoren und eine Reihe Bücher für die Bahnhofskioske setzen. Und er darf als Gesundheitsexperte und Geheimrat das deutsche Gesundheitssystem demontieren. Ja, und jetzt ist er die apokalyptische Posaune, die ständig aus jeder Studie die schlimmste Interpretation rausliest. So sind wir also in dieser Klapsmühle gelandet, in dem Hochstapler zu hohen akademischen Weinen emporgehoben werden. Sie verkaufen jeden alarmistischen Mist als Wissenschaft und nicht nur in der Gesundheitspolitik. In Deutschland hat sich diese Inkompetenz eingenistet, sagt Oliver Beige, dem ich sehr dankbar bin für diese Dokumentation. Und dann ist hier in Deutschland ein Fehler in der deutschen Übersetzung. Nicht die Webseite von Lauterbach ist verschwunden, sondern die Arbeit, so steht es auch im englischen Original, die Arbeit ist von der Webseite verschwunden, steht hier auch drunter. Und da sind alle Links nochmal in den Threads, kommen bei uns auch in die Quellen, wer gerne mal eine belanglose Doktorarbeit lesen möchte. Und so Leute regieren uns und erzählen uns, was wir dürfen und was nicht und wann unsere Rechte uns vielleicht zurückgegeben werden, die uns eigentlich verbrieft und unveränderlich sind. Tja, und es war nicht der schlechteste Prof, den ich genießen durfte. Das sei auch dazu gesagt. Du hast bei dem Unterricht gehabt? Am Lauterbach? Ja, Kurs Gesundheitsökonomie, ne? Okay. Abgefahren. Bist du schon so alt oder hat er denn was so lange gemacht oder wie? Ist du schon seit Ewigkeit im Bundestag? Ja, der war, glaube ich, Also hatte der Professur, dann ist er in der Politik gewechselt, dann hat er wieder angefangen, auch wo ich angefangen hatte an der Uni. Und jetzt ist er wieder in der Politik, ja. Und dazu Lachsschaumspeise, die gute Lachsschaumspeise. Ja. Hier habe ich mal einen Artikel mitgebracht, der erklärt sich ja vom Titel schon selber, Warnschuss für eine oppositionelle Mutter, und zwar geht es um einen Gerichtsprozess, wo eine Mutter sich mit den Maßnahmen in den Schulen da nicht anfreunden konnte für ihre Kinder. Die wollte eben nicht, dass sie getestet werden andauernd und auch nicht, dass sie irgendwie abgetrennt werden, aber könnten so auch nichts gegen machen. Ist mir so ein Lesetipp, den ich mal mitgebracht habe, das ist ein recht langer Artikel und ja, man fühlt sich da so rein in das, was sie da erlebt vor Gericht und so. Und wie sie das erlebt, dass da eben, wenn der Richter mit einer Maske rauskommt, schon sozusagen ihrer Meinung nach klar ist, was dann da auf ein Urteil folgt und so weiter. Also sie hat sich da ziemlich verloren gefühlt und hin und her geschubst gefühlt sozusagen. Also ihr Anliegen ist dann nur sehr bedingt durchgekommen, nämlich überhaupt nicht. Also die Kinder müssen sich da halten und zu Hause lassen darfst du die auch nicht, weil in Deutschland gibt es schließlich Schulpflicht. Ne? Also einfach so aus der Schule weglassen, ist auch nicht gestattet wohl, weil dann eben die Kindeswohlgefährdung angeblich zuschlägt oder gegeben ist und so weiter. Also eine kleine Zwickmühle. Wie gesagt, lässt sich das durchaus interessant. Ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, wenn ich Kinder hätte und die würden sie da jeden Tag irgendwelche Sachen ins Gesicht stecken und so. Dinger sind Stabal oder wie sagen sie mal in Österreich. Finde ich schon auch ätzend und ich glaube auch, dass es so, wenn man das rechtlich betrachtet, einer der ersten Schritte ist, die man vielleicht hätte verhindern sollen, nämlich das ist ja praktisch schon der Übertritt in die körperliche Unversehrtheit sozusagen erlaubt worden. Und vielleicht war das, wie gesagt, der erste Schritt zum Übel, aber ja, da hieß es ja noch, stellt euch mal nicht so an und so weiter. Die hat sich aber eben angestellt und was sie da erlebt hat, wie gesagt, könnt ihr hier nachlesen. Achso, ja, und eine Pille gibt es jetzt auch, beziehungsweise zwei. Die soll man eigentlich auch recht früh einwerfen. Das heißt, irgendwie jeder, der positiv ist oder so, nehme ich an, soll die dann möglicherweise schon bekommen können. Aber ich würde mal sagen, vielleicht wartet man, bis man Symptome kriegt. Auf jeden Fall ist jetzt auch nicht nur eine Impfung eben am Markt, sondern auch normale Medikamente können eigentlich eingenommen werden, was eigentlich auch nochmal ein zusätzlicher Grund gegen die Impfpflicht ist, ne? Ja, angeblich 90% aller schweren Verläufe werden vermieden. Das hatten sie doch in der Impfung auch schon mal. Weil ich ja immer nicht verstehe, wie die Leute das überhaupt feststellen wollen. Ne? Ja, das sind nur relative Zahlen. Wo man sich schnell hohe Dings ausrechnen kann. Und das wird, die absoluten das Zahlen wird sieht, geschätzt. Ja, möglicherweise wird es auch nur geschätzt. Ja. Oder in vitro nachgemessen oder sowas. Ne? Nur im Reagenzglas. Petri-Schale. Nee, eine Petri-Schale. Petri Heil. Da müssen Sie das erstmal in die Petri-Schale reinmachen. Ach, sind wir schon bei Österreich? Das ist nicht von mir. In Österreich. Österreich hat jetzt im Endeffekt die Impfpflicht ausgesetzt mit der Begründung, dass es halt unverhältnismäßig ist, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass man weiterhin andere Leute anstecken kann. Es ist halt nicht bekannt, inwieweit die aktuelle Corona-Variante gegen diese Impfung überhaupt zutrifft, ja, weil das ist ja, da sind wir halt wieder bei dieser komischen Impfdiskussion. Was ist denn eine Impfung? Ja, bei der normalen Grippeimpfung ist es ja immer so, da gibt es ein internationales Gremium von Ärzten, die sagen, okay, es gibt 10 Grippevarianten, die dieses Jahr wahrscheinlich auftreten werden. Jetzt, welche Varianten werden denn in welchen Regionen der Werten dominant sein? Und nur gegen die impfen wir auch und nicht gegen alle. Und das ist ja bei Corona, läuft das Ganze ja ganz anders, mit verschiedenen Begründungen. Und in Österreich hat das jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass die Impfpflicht jetzt ausgesetzt wird. Ab übermorgen hätten die Leute eine Strafe zahlen müssen. Ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, wage ich nicht mal zu spekulieren. Weil das ist ja ehrlich gesagt nicht erst seit gestern bekannt, dass das mit den Varianten und inwiefern Impfstoff funktioniert oder nicht funktioniert, dass es halt keine abgeschlossene Diskussion ist. Auf jeden Fall haben die Österreicher gesagt, okay, uns ist das jetzt doch zu heikel und wir lassen die Leute mal nicht die Strafe zahlen. Aber, natürlich bleibt die Impfpflicht weiterhin bestehen und in 3 Monaten wird das Ganze nochmal überprüft, ob sie wieder eingesetzt wird oder nicht. Zu welchem Zeitpunkt sie dann wieder greifen würde, habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Aber in 3 Monaten soll nochmal darüber gesprochen werden, ob die Impfpflicht wieder aktiviert wird oder nicht. Ne? Ähnlich wie mit der Wehrpflicht. Bleibt, aber ist derzeit auf Standby. Und Diskussion über die Impfpflicht in Deutschland, die wird ja nächste Woche im Bundestag geführt. Da bin ich mal gespannt, ob es da, ob man da sich an den österreichischen Erfahrungswerten orientiert oder wie die Diskussion dort läuft. Ich gehe mal davon aus, dass es die Diskussion hier in Deutschland nicht sehr beeinträchtigt wird. Wenn Sie sich an Österreich orientieren, werden wir ruckzuck 200.000 bis 300.000 Tote haben. Ich sag's. Hat das schon jemand gesagt oder war das jetzt? Nee, das einfach nur, das wird kommen. Ja. Das wird kommen. Und steht hier immer noch dieses tolle Ding drin, dass wir über hochwirksame und sichere Impfstoffe verfügen? Das fand ich eigentlich das Beste an dem Papier. Das hat irgendjemand gepostet. Wir verfügen über hochwirksame und sichere Impfstoffe. Warum verimpfen wir die dann nicht? Ja, und hier haben wir den Entwurf für die Novelle vom Infektionsschutzgesetz, was jetzt auch nächste Woche stattfinden soll. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften. Da wir ja ab dem 20. März quasi keine richtige rechtliche Grundlage für die ganzen Corona-Beschränkungen laut Infektionsschutzgesetz haben und nur noch die Landesordnung quasi greifen, musste da nochmal ein bisschen nachgetreten werden, dass die Länder nicht zu sehr alles lockern, beziehungsweise dass die Länder, die nicht alles lockern wollen, auch noch Instrumente in der Hand haben, um die durch Bundesrecht auch gedeckt sind, damit es da keine Haftungsrisiken für die Länder gibt, dass da halt nicht komplett alle Maßnahmen wegfallen. Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske oder einer medizinischen Gesichtsmaske zum Schutz vulnerabler Personen, beschränkt auf Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Testpflichten zum Schutz vulnerabler Personen in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Kitas, Asylbewerber und in Justizvollzugsanstalten. Also da weiterhin Testpflichten. Mit Bezug auf Bundesrecht möglich. Die Maskenpflicht bleibt im Luft- und Personenfernverkehr bestehen. Sie kann ausgesetzt werden, aber nur von der Bundesregierung, von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. Möglich bleiben weiterhin individuelle Maßnahmen in einem Betrieb oder einer Einrichtung sowie gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheider, also Leute, die spucken, was im Endeffekt so weit formuliert ist, dass man ja quasi da alles reininterpretieren kann. Ja. So. Ja. Und kommt es lokal begrenzt zu einer bedrohlichen Infektionslage, was aufgrund einer gefährlicheren Virusvariante oder aufgrund einer drohenden Überlastung der Krankenhauskapazitäten wegen besonders vieler Neuinfektionen oder einem besonders starken Anstieg der Neuinfektionen der Fall sein kann, stehen erweiterte Schutzmaßnahmen für die betroffenen Gebietskörperschaften zur Verfügung. Maskenpflicht, Abstandsgebot, Hygienekonzepte. Also wie gesagt, rein theoretisch sollte das alles wegfallen ab dem 20. Das kann man sich mittlerweile nach 3 Jahren gar nicht mehr vorstellen, wie ohne Maske. Deutsches Sonderweggesetz, können Sie es nennen. Also. Ja, also die Maske bleibt, was ja auch, keine Ahnung, von den ganzen Mitteln eins der sinnvolleren ist. Kann man natürlich auch drüber diskutieren, aber ist jetzt meine Meinung. Beim Einkaufen nicht mehr. Der Hauptargument, was ich da hätte, wäre, wer das so weiterhin tragen soll, kann das doch machen. Genau, aber allerdings gibt es da ja Probleme mit dem Vermummungsverbot. Das kann man so lange wohl auch aussetzen. Wenn aber alles geregelt Bank ist, rein, so mit der Maske darfst du eigentlich nicht. Ne? Deswegen muss das halt auch nochmal konkret geregelt werden. Ich habe ja vorhin schon geredet, dass bestimmte Sachen weiterhin über die Landesverordnung abgewickelt werden können. Allerdings haften die Länder dann dafür, für eventuelle Sachen. Und deswegen ist es halt besser, wenn der Bund das macht, weil dann haftet ja de facto keiner. Ja, und das Ganze wird nächste Woche im Bundestag dann beschlossen, weil muss man ja vor dem 19. machen, sonst... Ach Gott. Jetzt haben wir ja einen Tag, wo alle keine Maske tragen und dann werden wir alle sterben. Ja. Ja, hier hat der Benedikt Brechtgen was aufgetan, was ich ganz interessant fand. Wir haben ja unten den Lorenz Beckert und oben den Jossi Bartal. Jossi Bartal spricht über Hitler-Putin-Vergleiche und so, aber der Herr Beckhardt ist interessanter, weil der arbeitet bei Quarks, beim WDR. Ups, das ist doch die Sendung, die Nemi El-Hassan einstellen wollte. Und der Herr Beckhardt sagt hier, die Palästinenser sind die wahren Holocaust-Opfer. Ohne Auschwitz hätte es dieses jüdische Gebilde Israel nie gegeben. Die Juden haben aus ihrem Schicksal nichts gelernt, sonst würden sie sich nicht wie die Nazis benehmen. Gut, dass es aufrechte Widerstandskämpfer wie dich gibt. Das ist Mr. Hot Take, hä? Für sowas Ähnliches ist meine Mama bei Facebook mal gesperrt worden. Und kann es nicht sein, dass bei Quarks vielleicht strukturell irgendwas nicht in Ordnung ist? Oder so müssten wir dann nicht mal nachschauen. Hat ja, der WDR... Gut, der Ben sagte ja auch, das wird wahrscheinlich ironisch gemeint sein, also ein bisschen als Retourkutsche halt auf den Tweet da drüber. Ja, aber trotzdem, das kannst du als Journalist, der in so einem Spannungsfeld drin steht, eigentlich kaum machen, ohne es zu kennzeichnen. Das ja, ist ganz das ist. Ironie funktioniert ja auch eh nicht im Internet. Ne? Also. Selten, ja. Also wie gesagt, das ist schon... Ist schon hart an der Grenze, weil andere Leute, das ist halt wieder dieses Ding, wir dürfen damit, es war ja nur ein Witz, war Satire, das glaube ich auch in dem Fall. Ja. Aber andere Leute gehen dafür, sowas zu schreiben, halt vor Gericht im Zweifelsfall. Und ja, ich hätte auch jetzt gedacht, von ich einem Journalisten, hätte das nicht als Satire empfunden, aber ich kenne den Kontext auch nicht der Aussage. Von einem Journalisten erwartet. Wird es halt wohlwollend ausgelegt, dass der Kontext betrachtet wird, nicht jeder. Hat diesen ja, Luxus. Ne? Genau, das ist nämlich auch das Ding. Nicht bei jedem wird genau hingeguckt, wie kann er das denn gemeint haben, sondern wird sofort sensationalisiert und draufgehauen. Also. Interpretiert. Interpretiert, wie auch bei der AfD ja interpretiert wird. Und die soll ja dann auch von der Verfassungsschutz beobachtet werden. Ist jedenfalls hier die Forderung und vor allen Dingen auch die, ja, wie soll man sagen, die Überzeugungsarbeit, die geleistet werden soll. Ja, das passiert dann jetzt. Ja, der Volkswagen-Pizza hat auf jeden Fall die, dieses Dossier hier dazu geliefert, dass recht lang geworden ist, also eine wahre Fleißarbeit. Ich habe das auch nicht wirklich lesen können, ehrlich gesagt. Ist das nur Resterampe von alten Sachen? Ich glaube, es ist einfach nur eine Linksammlung von alten Volkswagen-Pizza-Beiträgen, ja. Oder? Also, und ich fand es vor allen Dingen interessant, dass sie hier irgendwie so schreiben, ja, die einstige Professorenpartei, wie konnte die denn so ableiten? Also, ja, Quatsch, die sind ja alle raus, ne? Ja, also. Na, das wissen sie ja, aber meines Erachtens nach hat sich ja. Doch die Rhetorik denen gegenüber doch nie geändert. Es war doch von Anfang an so, dass sie gemeint haben, ja, das ist ja alles rechts, alles Nazis und so. Also, ja. Tut doch nicht so, als ob das früher, als ob er da irgendwie fair zu denen gewesen wäre oder so. Das fand ich ein bisschen komisch auf jeden Fall. Hier am Anfang ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wenn du mal reinscrollst, ist ja vielleicht dieses Statement, das Vorwort von dem Aussteiger. Und der hatte ja zum Beispiel gesagt, dass die Gesellschaft sich irgendwie verändert hätte und ja, mehr rechts geworden wäre oder so. Ja, und er hat aber auch irgendwie gesagt, die Rechten hätten sich verändert und anders, also diese Brutalität oder so, das kann er jetzt nicht behaupten, dass das in der Gesellschaft noch verstärkter angekommen wäre oder so. Das war auf jeden Fall ganz auch nicht so richtig sauber hergeleitet, was er erzählt hat. Wir schufen Strukturen, den Einfluss bis in die Gegenwart reicht. Ja, die rechte Szene ist mehr denn je in der Gesellschaft angekommen. Also wenn das der Fall ist, wäre, wie ja auch teilweise irgendwie schon diagnostiziert wurde von Uni Bielefeld, wie ihr euch bestimmt erinnert, ja, dann passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja. Der Einfluss ist jedenfalls nicht so in der Brutalität, in der Breite angekommen, sonst hätten wir eine viel brutalere Gesellschaft. Also das ist irgendwie so Quatsch, so glaube ich, was er da geschrieben hat. Starkes entgegensetzen tut man da jedenfalls nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand von irgendwas überzeugt. Entweder man ist ein Volksverpetzer-Fan und frisst das eh alles, was die da irgendwie raushaut, oder man glaubt es halt eben nicht. Oder man, ich glaube, die predigen hier nur an die schon fertig Konvertierten. Und das ist halt auch das Problem. Wenn die Leute aktiv auf Leute zugehen und versuchen, die zu deradikalisieren auf eine vernünftige Art und Weise ohne diesen ganzen Marketing-Bullshit, dann wäre das vielleicht eine sinnvolle Aktion, aber das machen sie ja nicht. Wie es gerade gesagt hat, die reden ja eher eine eigene Blase mit sich selber über irgendwas. Ja, das ist ja auch aus Mölln hergeleitet und da verstehe ich auch, wenn man da eine Haltung gegen hat, sagen wir mal so. Das war ja dieser Brandanschlag praktisch auf das Asylheim da. Aber nur, das ist ja eben genau das, was nicht in der Gesellschaft an Breite gewonnen hat. Das ist zum Glück, ja. Ja. Zum Glück, ja. Ja, sicher zum Glück, aber... Will ja keiner. Genau. Und außer vielleicht die Leute, die Programme gegen rechts machen, weil wenn hier ein paar mehr Dinger brennen würden, dann würden die halt mehr Geld bekommen. Noch mehr. Ja, die kriegen schon so viel Geld, dass sie es gar nicht brauchen. Sie brauchen es gar nicht machen. Die müssen ja nur sagen, es ist die patriarchalische Gesellschaft und wir sind alle strukturell rassistisch und muss ja gar nichts brennen. Ja. Es brennt ja in den Köpfen, ne? Das reicht ja. Die Feuerwehr der Gedanken sind die. Ja, in den Köpfen, was in den Köpfen vorgeht, kann man sich auch bei der Bundespressekonferenz fragen. Das ist ja ein Verein und die haben jetzt dann das Hausverbot für Reitschuster endgültig auch wohl vor Gericht oder was durchgesetzt. Weiß ich nicht genau, ob da noch was kommt. Und den Bruder haben sie gar nicht erst reingelassen. Natürlich war so ein Verein auch eine komische Aktion und die begründen das auch irgendwie mit ihrer Satzung, nämlich, dass der Reitschuster im Ausland seinen Wohnsitz hätte oder so. Wie schlimm. Weiß ich nicht. Manche wohnen doch sicher auch in der Schweiz oder so, ist das nicht? Also nur mal so als Beispiel. Oder in Holland oder so kann man wohnen. Das ist eigentlich das Problem. Ne? Wir sind Europäer. Aber die Bundespressekonferenz möchte sich da auf diese, ich sag mal, rassistisch konnotierte Begründung zurückziehen. Und die eben ausschließen, weil ihnen das wichtig ist. Ne? Dass sie keine besonderen Gegenstimmen oder zu kritische Fragen oder sowas, die sie vielleicht nicht absprechen können, da hören müssen. Was tut an wen Ohren oder so, ich weiß nicht genau. Ja, das war einige interessant an dieser Sache, ist halt, dass dieser Artikel hier halt auch Beispiele hat von anderen Leuten, die da dann auch nicht drauf passen. Aber da interessiert es halt keinen. Ne? Und das ist dieser Doppelstandard einfach nur. Und ja, kein Plan. Also. Ja, es gab da auch mal einen, der hatte so einen Holländer, der mal gefragt hat, wie das mit dem Schäuble ist und seinen 100.000 Mark oder so, wie war das denn nochmal? Ich weiß, ja, vielleicht hat er seinen Wohnsitz in Deutschland gehabt, aber da war ihm das wird auch alles nicht so wichtig. Das war Holländer, der auch den doppeltes Schäuble gefragt hat bei der. Ich glaube schon, das war der gleiche. Sorry, ja. Kann sein, ja. Niederländer, Entschuldigung. Der hat sich ein Hobby daraus gemacht, unbequeme Fragen um deutsche Politiker zu stellen. Ja, und unsere Journalisten haben sich ein Hobby daraus gemacht, irgendwie ja, bequeme Fragen zu stellen oder so, weiß ich nicht genau. Ja, was ich auch noch interessant fand, ist, dass hier halt auch irgendwelche Lobbygruppen, die irgendwie gratis Journalismus machen, halt um ihren Spin irgendwie da reinzubringen, also quasi PR-Firmen für irgendwelche politischen Dinge, dass die da auch einen Zugang haben zu dieser Pressekonferenz. Ist auch schlecht, wenn das einer ausplaudert, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also. Das, ja, ist halt so das Ding. Also ich sehe das auch so, dass der Reitschuster da teilweise ein bisschen Blödsinn da verzapft hat, aber das ist ja bei den anderen Leuten, kann das ja genauso gut so sein. Ne? Und gerade, dass dieser Thilo Jung da damals reingeredet hat, das weiß ich noch genau. Das war ja so der erste Ding, da haben sie ja, glaube ich, die Satzung extra geändert für den, weil ursprünglich da ja nur irgendwas von Presse die Rede war, quasi Druck und Fernsehen und so und Radio. Und der Jung hatte ja nun mal ein ausschließliches Online-Angebot und da wollten sie ihn ja erst nicht reinlassen damit. Hat auch ja, da stand ja auch irgendwie was in der Satzung, von wegen, dass es kostenpflichtig sein müsste, das Angebot oder so, was der Reitschuster wohl nicht macht, aber der Junge irgendwie auch nicht unbedingt. Ne? Also, aber das war dann nicht so ein hartes Kriterium offensichtlich. Das stand da auch irgendwo mit drin angeblich. Nee, dass sie das beruflich halt machen müssen. Und nur für kostenpflichtige Medien. Ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben sie die rausgeschmissen, ganz auf so eine asoziale Art. Ja, die müssen es halt beruflich machen. Ehrlich gesagt. Ja. Und nicht als Hobby. Das können sie dem Jungen ja unterstellen, wenn das auf seinen YouTube-Kanal hochlädt, dass das dann nur sein Hobby ist. Oder so. Jung und Hobby. Ja, ich kann mich noch erinnern an die ganze Sache mit Thilo Jung, was da an Krokodilstränen geweint wurden. Oh Gott, das ist so undemokratisch, wie hier gegen den vorgegangen wurde. Eben, und da haben damals die ganzen Leute da alle sich hinter ihn gestellt und bei dem Reitschuss, das ist plötzlich böse. Dass man die Solidarität da vermisst, das ist ja sowieso noch so ein i-Tüpfelchen, finde ich auch, ja. Er war jung. Und im Vergleich, was mit dem Jungen gemacht wurde, was wurde mit dem gemacht? Der wurde bei manchen Fragen nicht drangenommen. That's it. Wunderbar. Ja. Ja, sie wollten ihn da ja nicht reinlassen erst. Das war ja die Sache. Ja, der war dann ja mit dem, nicht Augstein, sondern mit dem anderen, war der dann da auf seiner irgendwie. Und dann war er irgendwann selber auf seiner eigenen Lizenz drin, ja. So. Stimmt. Aber stimmt, ganz am Anfang wollten sie nicht reinlassen, stimmt. Aber das ging ja relativ schnell vorbei. Damals war er auch noch ein bisschen kritisch. Ich habe den jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr verfolgt. Ich glaube, ja, der macht auch pseudokritisch mittlerweile, ne? Mittlerweile auch nicht mehr. Er fragt solche Sachen wie, wann kommt denn endlich die Kinderimpfung und so. Ich habe sein Interview mit der Chefin vom Center for Intersectional Justice gesehen und das war auch grauenvoll. Und die hat auch richtig die Perlen wieder rausgehauen. Ja, es ist ein Konstrukt. Viele Leute wissen ja, das Geschlecht ist ein Konstrukt, aber Rasse ist auch ein Konstrukt. Und dann Stokowski lässt grüßen. Und mein allerliebster Spruch von ihr war: Die Männer benutzen die Ehe, um Geld zu verdienen. Das fand ich am allerbesten. Ach so. Ja, weil wer kennt es nicht, ne? Diese ganzen Männer, die alle reich damit geworden sind, eine Frau zu heiraten. Und auch bei so einer Scheidung. Sind die eher alle arm geworden? Da verdient man sich ja auch dumm und dämlich einfach in so einer Ehe als Mann. Das ist einfach so, ne? Muss man so hinnehmen. Ja, auf jeden Fall, hier habe ich einen Bundestagsrede für euch von so einem aufstrebenden Politiker namens Christian Lindner. Keine Ahnung, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das ist hier von 2010. Und das ist diese Woche so ein bisschen rumgegangen. Nur voll Retro. Das ist nämlich sehr interessant und im Zuge der heutigen, jetzigen Entwicklung. Ich möchte das mal vorspielen. Hier geht's um Kastor, Nächster Redner ist der Kollege Transporte. Christian Lindner für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sehe volles Haar. Die Bundesregierung genehmigt Atomtransporte nicht aus DAFKE. Die Bundesregierung genehmigt Transporte, wenn sie notwendig sind. Sie genehmigt sie, wenn sie dazu international verpflichtet ist. Und sie genehmigt sie ausschließlich unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit dieser Transporte gewährleistet ist. Zitat Ende. Herr Trittin, das ist eines der inzwischen ja legendären Zitate aus Ihrer Zeit als Bundesumweltminister. Und die werden Sie in der nächsten Zeit auch wieder öfter hören, weil die nämlich eine Art Ausdruck Ihres politischen Stils sind. Und das zieht sich von der Frage jetzt über das Kraftwerk Moorburg in Hamburg bis nach Stuttgart 21. Es ist der Stil, in der Regierungsverantwortung zu Besonnenheit zu mahnen und in der Oppositionsrolle mit hysterischen Parolen an der Spitze des Oppositions- und Protestzugs zu stehen. Dafür gibt es einen Namen, ein Wort. Das Wort heißt Heuchelei. Das ist Ihr politischer Stil. Wir haben Demonstranten gesehen, die ihre Meinung gezeigt haben. Das heißt ja auch Demonstration. Es gab aber auch Demonstranten, die ihre Meinung durchsetzen wollten. Durch Blockade, durch Verschleiß der Polizei, durch Gewalt und durch Schottern. Frau Kollegin, Schottern, ist das einer der fantasievollen Proteste, von denen Sie gesprochen haben? Was ist Schottern? Schottern heißt, einerseits vor den Gefahren der Castor-Transporte zu warnen und andererseits durch Beschädigung des Gleisbetts vorsätzlich solche Entgleisungen zu provozieren. Das ist blutrot-grüner Zynismus, meine Damen und Herren. Das ist kein fantasievoller Protest. Das ist zu Recht eine Straftat, zu der zahlreiche Abgeordnete der Linkspartei aufgerufen haben. Ja, dazu finde ich es schon mal interessant, ne? Wenn ihr euch noch erinnern könnt, jetzt bei diesen ganzen Verhandlungen, da hat ja Frau Baerbock zum Beispiel die Leute beschwichtigt von wegen so, ja, ihr haltet hier, wir brauchen quasi euch, irgendwelche NGOs, um den Druck aufrechtzuerhalten und so. Ne? Mit anderen Worten, wir machen jetzt hier die Kompromisse und ihr sorgt einfach dafür, dass wir dann doch wieder 100% von unserem Ding dann hinterher irgendwie bekommen oder so. Ne? Und das ist halt auch das grüne Zeug natürlich. Die reine Lehre und eigene Vorurteile müssen durchgesetzt werden. Und wenn man dann doch mal sich den Sachzwängen hingeben muss, dann halt nur so lange wie unbedingt nötig. Tja, also wenn da so ein Castor-Transport umgekippt wäre von den Gleisen, wäre das natürlich eine super PR-Sache gewesen für die Aktivisten. Die Dinger sind auch so sicher, dass, da wäre nicht viel bei passiert. Es hätte halt nur natürlich katastrophal ausgesehen. Und das ist ja der Punkt, da will ich jetzt mit der Retrospektive von 12 Jahre später auch nochmal sagen. Das wäre der PR-Gewinn gewesen, aber den haben sie ja gar nicht gebraucht. Den haben sie ja gar nicht gebraucht, weil der Atomausstieg ist ja durch. Also. Und für die aus Reihen der Grünen Verständnis geäußert worden ist. Ich sage Ihnen aber, wer als gewählter Parlamentarier zum Bruch von Gesetzen aufruft, der diskreditiert sich selbst für die Gesetzgebung. Wenn Sie Straftaten tolerieren, überschreiten Sie die legitime Linie von Oppositionspolitik. Setzen Sie sich mit uns hier auseinander. Und Frau Künast sagt jetzt zu dem Ganzen, 131 verletzte Polizisten, 25 Millionen Euro Kosten des Einsatzes, das sei eine Sternstunde der Demokratie gewesen. Eine Sternstunde der Demokratie. Demokratie heißt, dass Legitimität über Wahlen hergestellt wird. Legitimität heißt, die Kraft des Arguments anzuerkennen. Demokratie heißt, Ordnung durch Verfahren. Demokratie heißt, Rechtsprechung anzuerkennen. Wenn das, was wir im Wendland erlebt haben, tatsächlich eine Sternstunde der Demokratie... Demokratie heißt, Rechtsprechung anzuerkennen. So wie wenn dir einer sagt... Hier, diese komischen Sprüche gegen dich waren okay. Dann heißt es, das anzuerkennen. Nein, das heißt dann, ich bin die Frau Künast und schlachte es aus und möchte gerne das Persönlichkeitsrecht ändern. Ne? Weil irgendwer mich als Drecksfotze und krank bezeichnet hat, weil da irgendwie ein Zitat rumging, was irgendwie suggeriert hat, dass man sexuelle Beziehungen zu Kindern irgendwie gut heißt oder so. Ist, dann haben die Grünen aufgehört, eine Rechtsstaatspartei zu sein. Und sie legitimieren das Ganze ja damit, dass diese Koalition angeblich einen gesellschaftlichen Konsens gebrochen hätte. Ein gesellschaftlicher Konsens sei gebrochen worden. Das war ja auch ihr Argument. Was war das denn für ein Konsens? Es war der Konsens, nicht zu entscheiden in der Endlagerfrage. Es war der Konsens, planlos ins Zeitalter der erneuerbaren Energien wechseln zu wollen. Ihr Konsens war in Wahrheit eine Fiktion. Diese Koalition entscheidet jetzt. Wir stellen uns der Endlagerfrage, zu der der Staat über das Atomgesetz ja auch verpflichtet ist, sie zu lösen. Wir stellen uns der Frage, wie wir ins Zeitalter der erneuerbaren Energie kommen. Wie wir das erreichen wirtschaftlich. Wie wir das erreichen mit Versorgungssicherheit. Wie wir das auch klimaverträglich erreichen. Da haben Sie nichts anzubieten. In Ihrem Energiekonzept steht, möglicherweise könnte bis 2030 die Energieversorgung Deutschlands aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Möglicherweise. Genauso möglicherweise, wie Ihr grüner Oberbürgermeister in Freiburg das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen wollte. Der hat 2004 gesagt, er will bis 2010 von 3,4% regenerative Energie auf 10% den Versorgungsstand erhöhen. 3,7% hat er geschafft. Das mag in Freiburg nicht schlimm sein, aber auf einem solchen Wunschdenken können wir die Energieversorgung einer Industrienation nicht aufbauen. Und deshalb schmieden wir eine... Und deshalb probieren wir das jetzt. 12 Jahre später. Jetzt geht's auf einmal. Zeitweise Allianz aus erneuerbaren Energien und verlängerter Kernenergie. Sie haben dazu keine Alternative hier vorgelegt, die belastbar ist. Sie wollen auf dem Papier gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohlekraft aussteigen. Und die Schwankungen wollen Sie dann durch neue Gaskraftwerke ausgleichen. Das ist interessant. Nicht nur, dass wir in größere Abhängigkeit vom lupenreinen Demokraten Putin kommen, sondern das zeigt auch, was das tiefere Motiv des damaligen sogenannten Energiekonsenses von Rot-Grün war. mehr Gas. Und heute sind Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Protagonisten damals, die größten Lobbyisten der Gasversorgung. Werfen Sie uns niemals wieder interessengeleitete Energiepolitik vor. Ja, aber genau das, was er kritisiert hat, haben wir gemacht. Jetzt sind wir im, ne? Und maximale erneuerbare Energienquote bis 2030 wird heute gesagt, realistisch sind 35%. Das war alternativlos. Alternativlos. Was hätte man denn machen sollen? Nach Fukushima haben doch hier die ganzen Atomkraftwerke gebrannt. Die musste man abschalten. Ja, das ist jetzt der Punkt. Das war eine Rede von 2010. Im Jahr 2010 wurde ja der Ausstieg vom Ausstieg gemacht, in Anführungszeichen, wo es halt eine Laufzeitverlängerung für einige Atomkraftwerke gegeben hat, was ja dann, ich glaube im Oktober wurde es beschlossen, die Verlängerung, und ein halbes Jahr später war Fukushima. Okay. Das war ja irgendwie im Frühjahr. Und dann wurde es natürlich, genau, wie du gesagt hast, da haben ja hier alle Atomkraftwerke gebrannt, ne? Also zumindest in den Köpfen der Leute hat es gebrannt, da musste wieder die Gedankenfeuerwehr kommen. Und ja. Ist wunderbar. Ja, die Frage ist halt, wollen wir komplett alles abschalten. Das wird super. Das wird echt, da werden wir echt eine Party im Dunkeln feiern. Die Frage, die bleibt, ist, was ist mit Christian Lindner passiert? Drogen oder schlechte Freunde oder... Der ist zermürbt worden, innerparteilich, würde ich sagen, ne? Von den diversen Plattformen. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, hast du eine schöne Rede rausgesucht, auf jeden Fall. Alles auf den Punkt gebracht, das irgendwie scheinbar jetzt nicht mehr so die Rolle spielt. Ja, Credit, ne? An erstaunlich, den, ey. Ich glaube, das war der liberale Mut von Twitter, der das gefunden hat. Aber ja. Ja, der Tichy hat berichtet über den BDI-Präsident, der wohl eine Rede gehalten hat. Und ja, bekannt hat, dass man ohne die russischen Lieferungen von Öl und Gas und vielleicht auch Kohle, dass man da überhaupt nicht mehr klarkommen würde. Das würde eigentlich sowas wie einen totalen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft bedeuten. Ja, ich habe es ja letztes Mal gesagt, das ist einfach Physik. Die Leitungen, in Anführungszeichen, und die Versorgungswege sind nicht dick genug, um gleichzeitig die Lichter anzubehalten und die Speicher aufzufüllen, damit die Lichter auch im nächsten Winter, und das ist jetzt schon der Fall. Ja, das heißt, je mehr Kapazität Belastung für Öl und Gas kommt, desto schlimmer wird die Situation, und je weniger wir importieren, desto, ja, genau das Gleiche. Deswegen hat man ja Nord Stream 2 ursprünglich mal gebaut. Ja, da gab es schon eine Lieferpause wohl auch letzte Woche. Aber nee, was rede ich hier? Böser Putin-Troll bin ich. Und Habeck meinte, Stunde für Stunde, Tag für Tag setzen sie sich weiter ab von russischen Abhängigkeiten und behauptet dann, er würde jetzt irgendwie unter sich auf den Weg machen, Wasserstoff einzusammeln. Und was hat er noch gesagt? Ich weiß nicht. Also irgendwie klingt es ein bisschen auch, Wasserstoff ist teuer einfach, ne? Zum Beispiel. Es ist nichts besser machen, im Gegenteil. Ob so eine ThyssenKrupp mit Wasserstoff wirklich wirtschaftlich arbeiten kann, das halte ich noch für fraglich, aber Sie sagen ja, Sie wollen es versuchen. Ja. Bei dem Thema kann natürlich auch das genau, dass die AKWs vielleicht länger laufen sollen. Da hatten wir auch letzte Woche schon drüber geredet. Und ja, da gibt es natürlich hohe Hürden, insbesondere die Brennstäbe, die sind wohl nicht so weit, dass irgendwie immer vorrätig müssen, irgendwie für das einzelne Werk da speziell angefertigt werden. Und das dauert halt eine Weile, angeblich 1,5 Jahre, und dann lohnt sich das nicht mehr oder so. Dann ist es eben zu spät. Peng, ist dann zu spät oder so. Es würde also frühestens irgendwie im Herbst oder so 23 was bringen. Wobei ich mir denke, aber ja, vielleicht wenigstens das oder so. Ab dann da wieder, vielleicht können ab dann da wieder die Preise wieder sinken oder so, wäre vielleicht schlecht. So denke offensichtlich nur ich, und die wollen alle irgendwie ja weiter Windräder bauen, hauptsächlich. Ne? Das ist mein Eigenhook. Das mit dem Atom ist jedenfalls höchstens so in der Hinterhand zu halten, behaupten sie, obwohl sich jetzt auch wiederum Gremien treffen, also da so ein paar Kopferte sich eben zusammensetzen und überlegen, ob sie das nicht vielleicht doch irgendwie hinkriegen. Und ich bin der Meinung, dass wenn sie das wollen, dass sie das auch hinkriegen würden. Vielleicht kann man sich auch noch Brennstäbe ausleihen von irgendwo oder so, ich weiß es nicht. Ne? Das ist ja nämlich genau der Punkt. Da wurde halt Tod und vielleicht Teufel in Gang gesetzt, dass wir in Deutschland diese ganze Versorgungsindustrie nicht mehr haben. Ja, die ganzen Firmen, die halt diesen sicheren Ablauf eines Reaktorfahrens überhaupt möglich machen. Diese Firmen, die gehen alle mit Ende des Jahres, beenden die ihre Geschäftstätigkeit oder gehen sie ins Ausland. Das Know-how ist nicht mehr da. Man kann die Verträge von den Angestellten sind gekündigt und die haben entweder sind sie in Ruhestand oder haben einen anderen Job im Ausland, weil geht ja nur im Ausland, also die sind ganz weit weg. Da hat sich schon das Umfeld Mühe gegeben, die Industrie so kaputt zu machen, dass es einfach de facto nicht mehr möglich wäre, das zu machen, was wir ja 2010 hatten, dass einfach gesagt wird, komm, wir lassen sie einfach ein paar Jahre länger laufen. Das ist de facto nicht mehr möglich. Dafür haben sie gesorgt. Die schlimmsten Sachen abzupuffern, kann man vielleicht immer noch ein paar Kohlekraftwerke laufen lassen, die ja auch zur Stilllegung geplant sind. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet in so einem Ding und ich habe noch einen Wettlauf mit dem. Irgendwelche Kohlekraftwerke, die vor 20 Jahren stillgelegt wurden, vor 20 Jahren, die werden jetzt wieder reaktiviert. Ach so. Ne? Die sind natürlich auf dem neuesten umwelttechnischen Standard, die wurden ja erst vor 20 Jahren stillgelegt. Ja, weiß ich nicht, ob das habe ich jetzt noch nichts von gehört, aber wie gesagt, ich habe den Kumpel, der meint, der sitzt in seinem modernen Kraftwerk und könnte da irgendwie jetzt demnächst in den Ruhestand gehen, da glaube ich noch nicht dran. Aber ja, das werden wir ja dann sehen. Nur die 200 Milliarden Euro, von denen hier im nächsten Artikel die Rede ist, die der Lindner angeblich locker machen will für Energiesicherheit, die werden dann vermutlich nicht in Atomenergie auch fließen, sondern wahrscheinlich in weitere Windräder und Solaranlagen und so weiter. Wobei ich das mit der Energiesicherheit dann direkt irgendwie für einen Hohn halte. Also auch nicht, dass man mal irgendwie 10 oder 20 Milliarden davon abzwacken würde und würde mal gucken, was die in Kanada machen, da die Deutschen, die an den Salzdinger-Reaktoren da forschen, die haben ja auch gesagt, dass sie in 10 Jahren und für 10 Milliarden Euro sowas irgendwie herstellen können. Das wäre wenigstens mal eine Perspektive. Oder dass man sich bei Bill Gates einkauft oder so, der macht ja da wohl auch mit den Atomdingern rum. Aber nee, das ist alles nur für Beton, ne? Also Windradbeton sozusagen. Finde ich kacke. Stauseen. Finde ich einfach kacke. Stauseen, ja, wo denn noch? Haben wir doch nicht. Ist doch aus Baldowert in Deutschland sozusagen. Es ist nicht mehr viel drin. Genau. Gibt's nicht mehr viel. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem das nicht nochmal überprüfen kann. Ja, überprüfen können die viel. Damit haben sie sich auch die letzten Jahre rumgeschlagen. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel, einen Kommentar von MarketWatch, Rex Nutting. The price of gasoline isn't really at a record high. In fact, the inflation-adjusted cost of driving a mile was higher for most of the past century. Also es geht jetzt hier um amerikanische Zahlen. Die sind nicht 1:1 mit europäischen Zahlen zu vergleichen. Aber die Verhältnismäßigkeiten sind ungefähr ähnlich. Und im Endeffekt geht es darum, wenn man sich anguckt, inflationsbereinigt, wie viel wirtschaftliche Leistung konnte man aus einem Liter Benzin, ich sage jetzt einfach mal einen Liter Benzin, rauszieen, zu welchem Marktpreis befinden wir uns jetzt ungefähr, also noch, wir sind noch nicht so schlimm dran wie in den 70er Jahren, wo es die richtige Ölkrise gab, ne, mit autofreier Sonntag und so. Da sind wir noch ein bisschen vorn entfernt, aber nicht allzu weit. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass generell die Lebenshaltungskosten steigen, ne, die Löhne steigen, die Geldentwertung steigt. Deswegen rein nominal gesehen haben wir extrem hohe Benzinpreise, aber wir haben nicht die höchsten Benzinpreise, die wir jemals hatten. In den 70er Jahren war es rechnerisch de facto teurer, als es jetzt ist für uns, hier in Deutschland auch, wie gesagt. Amerikanische Zahlen, ich habe es ein bisschen mit den europäischen Durchschnittszahlen verglichen, es kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Ja, also ist sehr unangenehm, aber makroökonomisch gesehen haben wir noch kein riesiges Problem damit, weswegen ich diese ganzen Diskussionen hier, das mit der Freigabe der Reserve habe ich ja, glaube ich, schon ein bisschen debunked, dass es halt, die haben keine Reserve freigegeben, die haben den Überschuss der Reserve freigegeben, was natürlich doof ist, weil wir jetzt nur noch die Minimalreserve haben, aber bitte, die wollen die Benzinsteuer nicht senken. Ich meine, warum nicht? Wenn es wirklich ein Problem gäbe, wäre das der logischste erste Schritt, den man macht. Ja. Deswegen, ja, es ist sehr unangenehm für Einzelpersonen im persönlichen Budget. Das ist dann eine doppelte Inflation. Aber auf alles gesehen ist der Benzinpreis über die letzten Jahre eher zu günstig gewesen und hat sich jetzt halt den rechten Marktbedingungen wieder angepasst. Und der aktuelle Ölpreis ist noch nicht vom Russland-Ukraine-Schock. Wir sind immer noch im Corona-Schock, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Der Russland-Schock kommt erst noch. Das heißt, es wird noch hochgehen und meine persönliche Spekulation ist, dass der Ölpreis zwischenzeitlich, der Benzinpreis an der Zapfsäule nochmal sinken wird und dann wieder hochgehen wird. Und das wird dann tatsächlich der Ukraine-Effekt sein. Und weiterhin haben wir ja nicht die Situation, dass irgendwelche Pipelines in die Luft gesprengt wurden oder dass weniger Öl durch die Pipelines fließt. Das ist ja nicht der Fall. Das könnte, wenn das passiert, dann könnte es natürlich nochmal zusätzlichen kurzfristigeren Preisanstieg geben. Aber jetzt müsst ihr euch immer überlegen, das, was ihr heute an der Zapfsäule zahlt, am Benzin, alles, was nicht reine Spekulation der Betreiber und Geld in die Tasche stecken der Betreiber ist, die Preise sind vor 3 bis 4 Monaten zustande gekommen, weil die einfach so langfristige Lieferverträge haben. Ja, okay, ich meine, für die Rohware sozusagen gebe ich dir auch recht, aber wenn man eben bedenkt, dass in Deutschland ja nochmal dasselbe sozusagen an staatlichen Kosten draufkommt, dann ist ja eben so ein Benzinpreis, ja, der ist ja doppelt so schnell hoch wie die normale Inflationsrate. Ne, steigt dann doppelt so schnell. Das ist eine Sauerei für den einzelnen Bürger sozusagen. An den Pendlern wird es dann wieder ausgelassen sozusagen. Ja, deswegen sind das auch alles Krokodilstränen mit Energiezuschuss und sowas. Wenn die wirklich was machen wollten und wenn es wirklich ein makroökonomisches Problem für die Bundesregierung wäre, würden sie einfach die Steuer senken. Peng. Na gut, das hat der Merz ja vorgeschlagen, ne? Die Mehrwertsteuer zu senken und die Mineralsteuer zu senken. Mehrwertsteuer. Ja, bitte, Mehrwertsteuer ist schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber dass das überhaupt irgendwie angedacht werden kann, auch die Mehrwertsteuer immer wieder zu senken, so, das würde ja richtig irgendwie Luft machen sozusagen bei den Leuten, glaube ich. Naja gut, ich meine, wir haben gerade 100 Milliarden extra, oder wir werden bald 100 Milliarden extra für die Bundeswehr aufnehmen, in einem Jahr, was unsere de facto Zinslast für den Steuerhaushalt ja extrem ansteigen lässt. Deswegen wollen sie vielleicht einfach auch nicht auf Steuereinnahmen verzichten. Aber gut. Ja, das ist gut. Die Bundeswehr muss sowieso ja auch nicht kaufen. Ne? Also, die Regierung ist immer gegen Steuersenkungen, die Opposition dafür, das ist ja klar. Ja. Aber auch in der Größenordnung, dass überhaupt eine Opposition mal so wieder sich sowas traut, finde ich schon fast bemerkenswert. Oh ja, oh ja. Eine Sekunde. Oh, mir war es gerade draußen laut, da musste ich kurz Fenster zu machen. Ja, Europawahlrecht. EU-Kaste ist abgehoben und bürgerfern. Ja, Captain Obvious lässt grüßen natürlich. Ja. Aber worum geht's hier? Hier könnte es ja rein theoretisch um alles Mögliche gehen. Wir reden ja von Europa. Aber hier geht es im Endeffekt um das angedachte Wahlrecht. Was ist gedacht? Zusätzlich zu den 705 Sitzen im Europaparlament sollen 28 neue Sitze quasi erstellt werden. Und das sind dann supranationale Listen. Ja, die 705 Sitze im Europaparlament werden ja von den nationalen Europakandidaten quasi besetzt. Ne? Wir wählen die Deutschen, die Ungarn wählen die Ungarischen, wenn sie es nächstes Mal noch dürfen, wer weiß. Die Franzosen wählen französische Abgeordnete und so weiter. Aber es gibt jetzt halt eine neue internationale Listen. Es wird neue transnationale Listen geben. Ab 2024 bei der nächsten Wahl. Und das wurde schon beschlossen und was jetzt halt auch beschlossen wird, beziehungsweise was halt noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist, ist, was sind denn die Voraussetzungen für diese internationalen Kandidaten? Ja, weil, gut, ich meine, als EU-Abgeordneter, gut, ich glaube, irgendwo, es gibt bestimmte Vorstrafen, die du nicht haben darfst. Ansonsten kannst du kandidieren, egal wer du bist. Könnte ich mich irren, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber für diese transnationalen Listen muss es halt etwas strengere Kriterien wohl geben. Und welche Kriterien spielen da natürlich auch immer eine Rolle? Weil was ist das Wichtigste am Menschen? Sein Gender natürlich. Ne? Dementsprechend ist es klar, dass diese transnationalen Wahllisten natürlich nach Gender-Proports gemacht werden müssen. Ne? Ah, ja. Die geplante Sperrklausel für die bevölkerungsreichsten EU-Staaten ist eine weitere Sache, dass halt bestimmte Staaten weniger Kandidaten auf diese transnationalen Listen machen dürfen. Aber das Problem ist halt, hauptsächlich ja, die Genderfrage. Ne? Muss gleichberechtigt Kandidaten auf den Transnationalisten stehen? Das widerspricht halt ja, mit einer echten Volksvertretung, die das Parlament in den Augen vieler sein sollte, hat eine Quote wenig zu tun. Sie führt zurück in den Ständestaat und verstößt gegen deutsche Verfassungsgrundsätze. Unerheblich ist das also nicht, denn alles, was Europa ausmacht, speist sich aus den Mitgliedstaaten. Die dürfen dieser Reform des Wahlrechts deshalb nicht zustimmen, die Meinung des Autors. Aber de facto ist es so, dass die transnationalen Listen sind schon beschlossen. Jetzt geht es halt nur noch um die Details. Wie wird es ausgestaltet? Und der Herr mahnt hier, dass es halt nicht anhand von Quoten sich ausrichten darf, weil weder eine Quote, wie viel Einwohner ein Land hat, noch eine Quote, wie Männlein, Weiblein ist, ist halt eine vernünftige Grundlage, um Abgeordnete aufzustellen in einem demokratischen System. Gut, wir reden hier von den Europawahlen, aber man nennt es ja immer noch demokratisch. Also, wenn ich Ungar bin, der im Körper eines Polen geboren wurde, darf ich also auf diese transnationale Liste. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, zum Beispiel, ja. Das Ganze hat auch einen sogenannten Spitzenkandidat Aspekt, ja, dass halt, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber dass man im Endeffekt auch ein Proporzwahlrecht hat und ein Kandidat quasi so Stimmen von anderen Kandidaten aufsaugen kann. So wird ja auch der EU-Kommissionspräsident normalerweise gewählt, außer die von der Leyen, bei der hat man das Wahlverfahren ja ausgesetzt und hat sie einfach als Chefin erklärt. Aber weiterhin reden wir ja von der EU. Ne? Alles komplett demokratiekonform. Ja, und die EU-Kasse ist abgehoben und Bürgerfahren. Die Überschrift könnte man eigentlich über jeden Artikel machen. Ne? Kandidat bis in die Spitzen. Oder? Genau. Hält bei jedem Wetter. Ja, nochmal Thema Nahrungsmittelsicherheit. Es gibt ein mahnendes Beispiel. Gut gemeint, schlecht gemacht. Nein, gut gemeint, gut gemacht, aber funktioniert einfach nicht. So, Sri Lankas Organic Farming went catastrophically wrong. Vor 3 Jahren hat Sri Lanka beschlossen, dass sie besonders woke sein wollen und Vorreiter im internationalen Organic-Markt sein wollen, also Bio quasi. Und sie haben im Endeffekt die Einfuhr von verschiedenen Pestiziden und verschiedenen anderen Chemikalien, die in der Agroindustrie extrem notwendig sind, vor allem für die sri lankesische Agrarindustrie, Sri Lankas Agrarindustrie. Das hat im Endeffekt zur Folge gehabt, was wohl, die konnten nicht mehr genug anbauen. 20% alle 6 Monate 20% weniger Ertrag. Ja, also erste 6 Monate 20% weniger Ertrag, nochmal 6 Monate 40% weniger und so weiter. Und bevor das Ganze halt total, also im Endeffekt den Farmern sind die Felder umgekippt, Plagen, Krankheiten, Ernteausfälle noch und nöcher. Sri Lanka ist eine der größten Reis- und Tee-Exportnationen. Sri Lanka musste 2020 fast den gesamten Reis für die Bevölkerung importieren. Also quasi, ne, von Reisexporter zu fast alles, was gegessen wird im Land, musste importiert werden. Obwohl ja weiterhin Reis angebaut wurde, nur halt alles Bio. Nur hat einfach nicht funktioniert. Es funktioniert nicht in dem Klima in Sri Lanka, es funktioniert nicht mit den Böden. Es funktioniert Bio, was heißt das denn? Wo sind denn die Unterschiede so konkret sozusagen? Also Bio, weiß ich nicht, nur es wird weniger keine, gemacht. Also oder? Im Endeffekt so. Keine Düngemittel, keine chemischen Pestizide. Ja. Okay, Pestizide, das ist ja, das haben sie ja hier auch jetzt irgendwie im Visier, dass sie das irgendwie verbieten wollen oder verboten haben, schon sogar für nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wo die Landwirte meinen, so, das sind aber doch Pflanzenschutzmittel, wir brauchen die, um unsere Pflanzen zu schützen. Und dann geht die Ernte eventuell runter oder die Sachen sind braun und angedutscht im Laden. Bin mal gespannt, wie das läuft. Ja, also der durchschnittliche Kalorienintake von Sri Lankesen ist seit 3 Jahren um 15% gefallen. Das ist auch krass. Normalerweise hört man immer so Körpergewicht, aber ich finde das tatsächlich noch ein bisschen krasser. Also ein Achtel weniger zu essen hatten sie, hatte der Durchschnittsmensch in Sri Lanka. Das ist schon sehr schade. Ja, und jetzt liegt die gesamte Farmindustrie, die gesamte Teeindustrie in Sri Lanka liegt quasi am Boden, muss komplett vom Staat durchsubventioniert werden. Und der Staat hat einfach nicht genug Geld, um das, was da kaputt gemacht wurde in den letzten 3 Jahren, zu kompensieren. Das heißt, da ist jetzt quasi durch eine Regierung hat quasi Sri Lanka jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre wirtschaftlich komplett zerlegt. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie das ganze Land ist im Lebensstandard ein paar Stufen runtergerutscht. Hey, wir sprechen uns in 4, 5 Jahren zum Thema Deutschland und wie eine Regierung das Land. Ich wollte gerade sagen, wo wir gerade bei Überschriften waren, die immer passen. A nationwide experiment is abandoned after producing only misery ist, glaube ich, auch eine Überschrift, die wir uns schon mal bookmarken können. Ja, super tolle Gewinne. Sehr, sehr lustig war, die Argumentation, warum das überhaupt funktionieren könnte in Sri Lanka war, ja, das hat ja in Kuba hat es ja vorgemacht. Dass es in Kuba funktioniert. Ihr wisst alle, was in Kuba los ist, ne? Ja, gut, Kuba hat natürlich nur Bio-Anbau, weil die dürfen keine Sachen importieren, weil die, ja, ne? Oder Bhutan, sehr gut, ne? Bhutan. Ja, Bhutan, in Bhutan gibt es offiziell seit 2011 nur noch Bio. Ne? Offiziell nur noch Bio. Mhm. Glaubt ihr das? Mhm. 100%? Mhm. seltsam, ne? Die verkaufen doch dieses Gas. Das haben sie doch in auch so ein bisschen so gemacht, dass sie alles wirklich bio erklärt haben. Ja, also der Punkt ist der, biologischer Anbau von Lebensmitteln ist wunderbar und schön und gut und was auch immer, aber funktioniert nicht überall, bringt nicht die Erträge, die man braucht, um einem Entwicklungsland die Bevölkerung zu ernähren. Ist einfach so. Physik. Ja, also da muss man wirklich sagen, ist zwar schön und gut, wenn alles Bio wäre, aber das kann de facto, das funktioniert einfach de facto nicht. Ja, wir könnten in Deutschland auch nicht, lasst euch auch nichts anderes erzählen, wir könnten nicht die deutsche Bevölkerung ernähren, wenn wir nur noch Bioanbau machen würden in Deutschland. Ist einfach nicht möglich. Die Zahlen. Aber Price, da müssen wir einfach eine kleinere Bevölkerung machen. Ich denke doch mal lösungsorientiert. Ja, das ist halt die Erkenntnis, die manche Leute ja daraus ziehen, dass sie sagen, okay, wenn wir nicht alle ernähren können, wenn wir Bio machen, dann müssen die Menschen halt sterben. So denken ja manche Leute. Ja, und nicht nur irgendwelche Council on Foreign Relations oder Georgia Guidestones Leute oder sonst was, sondern normale Menschen. Ne, die denken ja auch, es ist einfach so. Es gibt halt Leute, die mögen Menschen nicht. Man nennt es auch den großen... Tja, und die sollten einfach mal ein bisschen relaxen und mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und vielleicht hat die pharmazeutische Industrie bald einige neue Mittelchen, um mit Depressiva umzugehen. Wir haben einen sehr, sehr, sehr langen Artikel, wo das Thema extrem, extrem detailliert beschrieben wird. Es geht im Endeffekt um MDMA und andere psychoaktive Substanzen, Ketamin beispielsweise, LSD, MDMA, MAPBT, halt das, was halt auch die ganze Hippie-Kultur teilweise geprägt hat in Amerika, ne, freie Liebe und sowas. Ne, neben dem Marihuana war halt das LSD halt sehr krass verbreitet da. Und viele Leute beschreiben das ja als therapeutisch und als life-changing und hätte das Leben irgendwie verbessert. Durch Eigentherapie, sie hätten keine Depressionen mehr, sie sind viel kreativer geworden und was an vielen anderen Stellen halt an positiven Sachen anekdotisch halt dem zugeschrieben wurde, ist wissenschaftlich teilweise nachvollziehbar. Ja? Allerdings ist es keine reine pharmazeutische Therapie, sondern es ist immer eine Therapie, die angeleitet werden muss. Du brauchst quasi einen Trip-Guide. Ja, aber der Trip-Guide ist halt ein Psychologe, der dir diese experimentelle psychoaktive Droge gibt und dich dann quasi durch den Trip führt. Da gibt es mittlerweile verschiedene experimentelle Drogen, die hergestellt werden. Auf dem Massenmarkt gibt es noch keine Zulassung, das ist alles noch in der Testphase. Allerdings gibt es halt zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, man nimmt die psychoaktiven Substanzen, wie sie einfach bekannt sind aus der Vergangenheit, nimmt aktive Coaches, die dann mit den Leuten, während sie ihre Trips fahren, halt die psychologisch begleiten und versuchen quasi den Trip zu steuern, wenn zum Beispiel, was weiß ich, PTSD aus dem Krieg, dass man dann halt den in diese Situation lenkt. Und ich stelle mir das extrem unangenehm vor, aber wenn es einen therapeutischen Nutzen hat, ist es ja gut. Und dann gibt es den zweiten Ansatz, dass halt diese Drogen quasi chemisch verändert werden. Also designer Drogen quasi, wo versucht wird, wird versucht, diese psychoaktiven Substanzen zu minimieren, dass halt nur noch diese anderen pharmazeutischen Sachen, die durch die Bluthirnschranke durchkommen, vorhanden sind. Und da gäbe es dann die Möglichkeit für einen reinen pharmazeutischen Therapieansatz, was auch das Einzige wäre, was für die Industrie interessant wäre, ja, weil LSD zu verkaufen, dann fließt das meiste an Geld an die Psychotherapeuten und nicht an die Pharmaunternehmen. Deswegen haben die natürlich nur ein Interesse daran, ihre eigenen Designer-Drogen herzustellen, um die dann anzubieten, weil sie damit Geld verdienen können, mit dem anderen können sie kein Geld verdienen. So, und das ist gerade die größte Hoffnung. Also nach dem ganzen Antidepressiva-Trend der letzten Jahrzehnte, mal gucken, was uns da in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht, was sowas angeht. Ich sag nur Soma. Ne? Was meinst du mit Soma? Soma. Bist glücklich. Achso. Keine Depression mehr, nie mehr. Achso, ja. Ja. Da wird dann Gesundheit vorgegaukelt, ja. Ja, das ist halt die Frage, ne? Was ist denn geistige Gesundheit an sich? Aber da haben wir jetzt in einer philosophischen Diskussion gelandet. Richtig. Indiens höchstes Gericht sucht Affenvertreiber. Geil. Diese Rassisten. Indiens Hauptstadt streuen zahllose Rhesusaffen herum und stört offenbar die obersten Juristen des Landes. Ja, es gibt eine Affenklage in Delhi. Wie willst du das denn wissen? Dann musst du das Blut abnehmen, ne, bei Rhesusaffen. Ja, 12 Monkeys sind mehr als 12 Monkeys. Ja, also man könnte auch sagen, die Inder sind Rhesus negativ. Also es ist im Endeffekt so, dass ein Teil der Innenstadt quasi von den Affen gesäubert werden soll. Da werden Säuberungen. Vergrämer. Ist auch eine gute Jobbeschreibung. Ne? Ja, das Problem ist, die Affen stören halt. Die Affen machen Sachen kaputt. Die Affen stehlen Babys. Ja, ja, ich weiß, eine Doku-Rolle. Affen klauen Babys. Ja, ist übel. Das natürlich, da kann ich natürlich verstehen, dass sie sich da einen gewissen Horror fahren und jetzt dagegen vorgehen. Es ist wohl so, dass die Affen halt ein verändertes Verhalten an den Tag legen im Rahmen der ganzen Covid-Pandemie, weil einfach sehr viel weniger, ne, es ist ja schon fast Anekdote gewesen, dass halt die Tiere die Städte wieder erobert haben, weil einfach weniger Menschen unterwegs waren, die weniger vertrieben waren. Aber die Affen haben jetzt halt sich quasi an das Stadtleben angepasst und sind halt, ja. Es haben früher vereinzelt Affen in den Städten gewohnt, wie, was weiß ich, streunende Katzen oder sowas hier in Europa. Die waren halt meistens eher im Dschungel oder und im Land, logischerweise, ja. Aber die haben halt ihr Verhalten jetzt geändert und haben sich halt auch an das Stadtleben teilweise angepasst, dass halt wissen, wo bekomme ich in der Stadt was zu essen, aus dem Müll oder sonst irgendwo her. Und Affen sind ja auch relativ intelligente Tierchen. Deswegen ist das halt mittlerweile ein sehr krasses Problem in Indien. Ja. Und das so viel zu unseren entfernten Verwandten aus Indien. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ne? Schade, aber hört auf, Babys zu klauen, sonst braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn ihr zernichtet werdet. Geht lieber in den Wald, sage ich dazu. Vergrämt. Professionell vergrämt. Das ist bestimmt auch ein Ausdruck im Gesetz irgendwo in Deutschland. In den Deutschen. Ja. Im Weltall klaut niemand deine Babys. Verächtlich machen und vergrämen ist verboten. Das darf auch nicht irgendwer vergräben. Das muss schon nach deutscher Vergräben-Norm. Ja, richtig. Da gibt es auf jeden Fall Kriterien und Definitionen für. Du darfst nur den vorgeschriebenen Vergrämungsstab einsetzen. Er muss seine Länge haben und Breite. Nicht zur Schonzeit, ne? Wer kennt denn jetzt den genauen Unterschied zu verbrämen? Und ich. Wenn du etwas verbrämst, dann versuchst du es zu verschleiern, zu tarnen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Über was lustig machen oder was verächtlich machen? Verbrämen, ja. Nee, verbrämt. Das ist, wenn man irgendwie etwas drüber breitet. Ich hätte hier bei Verscheuchen auch eher von Vergraulen oder so gesprochen. Aber ja, Vergrämen ist ja Verscheuchen. Ne? Ja. Ja. Ja, Vergraulen wäre was Längerfristiges, glaube ich. Ne? Für länger so, bäh. Ja, ja. Tja. Da könnten die doch einfach für jeden Affen, die haben doch da viele Arbeitslose. Wenn die dann nicht die Affen ein wissen? Affe kriegt einen Service in. Hello, Mr. Monkey, please go away. You can stay in the city. I told you yesterday. Du bist da tatsächlich auf einen, gar nicht auf dem falschen Dampfer. Es gibt Teile der Welt, wo Affen tatsächlich als Arbeitskraft genutzt werden. Gefällt also, dir natürlich nicht. Sollen die Affen sich gegenseitig vergräben, oder wie? Aber ein Affe kann doch nicht in einem Callcenter arbeiten. Das wäre dann organisch. Wenn sich da auf das wäre eigentlich gut. Du besorgst eine andere Sorte Affen, die Rhesusaffen vergräben. Und dann noch größere Affen, und die anderen Affen. Und dann noch viel größere Affen. Und am Ende hast du nur noch Gorillas überall. Ja. King und Kong, ja. Hör lieber auf damit. Nachher schlägt der Trip-Guide unserer Zuschauer den noch vor, uns lieber nicht mehr zu schauen. Ja. Mit so psychedelischen Gedankengut hier, Alter, was? Stimmt. Vielleicht könnte man den Affen LSD geben und dann hauen die von selber ab. Ich weiß kommen die nicht mehr auf die ganzen Lichter überall klar in der großen Stadt. Saleratus fragt, wo bleibt der Frauentag? Wir haben am Anfang den Transartikel aus dem Neuen Deutschland gehabt, dann hatten wir Margarete Schwabowski und wie ist die andere, Frau Almdinger? Ja, das war alles Frauentag-Content. Die Aussprache im Bundestag, angesetzte Debatte, die war ja schon vor ein paar Wochen, die haben wir uns ja auch angeschaut, die war ja auch ziemlich unterirdisch. Könnt ihr ja nochmal zurückgucken. Ja, zumindest zum Teil interessiert. Also es war schon wieder mehr Frauentag, als dem Anlass angemessen wäre eigentlich. Aber ja. 50%, Chris, 50%. 50% der Weltraumaffen muss aus Frauentag bestehen, ja. Ja. Achso, ja, wegen der Repräsentation, natürlich. Wegen der Repression. Ja. Und der Interpretation. Ja, Leute, fördert lieber, was der Freiheit dient und zerschmettert immer, was ihr schadet. Auf jeden Fall. Lest Miete pro Kopf, lest Knicklicht und lest die Sulaika-Geschichten von Siegfried Lenz. Ich habe sehr gelacht. Mhm. Ja, ciao, ciao. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Die werden auch mal. Wiederhören. Geht auf Setzelsbett. Und in den Wald rein, nicht vergessen. Der Wald. Der Wald ruft euch. Der Wald ruft. Was besser als in den Berg ruft. Müssen wir den Safe Space nicht sanktionieren? Oh, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie nah der an Putin dran ist. Und soweit ich weiß, läuft er auf dem argentinischen Server, also sind wir sicher. Was? Echt? Don't cry for me, Argentina. Klingt auch boing.